Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir sind bereits in Folge 37 und wir nehmen heute am Mittwoch, den 11. September 2019 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier in meinem kleinen, aber bescheidenen Podcast-Studio in Pinneberg bei Hamburg. Und auf der anderen Seite der Leitung sitzt die geschätzte Kollegin Sonja Riegel in Wiesbaden. Richtig, richtig. Hallo Sascha. Diesmal richtig. Ja, da hast du was gelernt aus der ersten Folge. Also, es ist deine 37., es ist meine zweite, ne? Ja, das stimmt, genau. Wie ist es dir denn ergangen in den letzten 4-5 Wochen, so nach diesem ersten Auftritt hier im Podcast? Ich musste ganz viele Autogramme schreiben, Selfies machen. Nein, es ist mir sehr gut ergangen. Viel nettes Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, unsere erste Aufnahme. Und da kommt hoffentlich noch viel mehr. Ja, unsere Presseabteilung hat sehr viele Anfragen bekommen. Oh. Wer ist denn diese Frau und so und was macht sie denn eigentlich? Hätten wir noch ein paar Praktikanten einstellen müssen. Ja, also haben wir dann auch, ne? Also, Ach so. Na gut, sagst du mir ja nicht immer. So, das ist ein Fußvolk, was da rumläuft. Genau, auf 400-Euro-Basis irgendwie, die das dann bearbeiten. Und, auf 4-Euro-Basis. Ja, genau, im Monat. Nein, also das habe ich auch wahrgenommen. Und wir sind letztes Mal irgendwie tatsächlich so ein bisschen noch drüber hinweggegangen, was du eigentlich genau beim Hessischen Rundfunk da so machst. Du bist da irgendwie in der Sportredaktion, ne? Ja, genau. Wahrscheinlich sind wir genau deswegen auch drüber weggegangen, weil ich da tatsächlich relativ wenig mit Musik zu tun habe bisher. Da arbeite ich wirklich nur in der Sportredaktion. Und ist das, hast du sowas mal studiert, so Sportjournalismus? Oder wie kommst du dazu? Nein, Sportjournalismus nicht. Ich habe Online-Journalismus studiert. Mhm. Das gab es an der Hochschule Darmstadt. Gibt es auch immer noch, wenn auch leicht verändert inzwischen. Angepasst natürlich an, weiß nicht, Bachelor, Master, was das inzwischen ist. Und inhaltlich garantiert auch angepasst, weil ich 2006 bis 2010, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, war mein Studium. Aber das heißt, ich habe wirklich Journalismus studiert und das mit Musik und Sport, insbesondere Fußball, das mache ich eigentlich eh so mein ganzes Leben schon, dass ich das verfolge. Das war quasi das Leben, das Studium dafür. Also Hobby zum Beruf gemacht. Ja, das klingt immer so traurig, so von wegen, toll, du guckst jetzt hier Fußballspiele an, was du sonst auch machen würdest und verdienst damit Geld. So, nein, das ist genauso ist es ja schön und so macht es mir auch Spaß. Und ich kann das aber auch dann trennen. Also ich bin niemand, der jetzt auf der Pressetribüne jubelt, aufspringt. Beim ESC würde ich damit nicht auffallen, beim Fußball schon. Ja, aber mache ich auch nirgends, ehrlich gesagt. Aber ja, macht trotzdem Spaß. Auch muss man ja nicht sehen, ob es Spaß macht, aber macht Spaß. Ja, mir ist tatsächlich auch schon die letzten 3 Jahre so aufgefallen, auch so in den sozialen Medien und so weiter, dass schon oft auch Leute, die eine Affinität zum Eurovision Song Contest haben, oft auch so eine Schnittmenge irgendwie zum Fußball haben. Das ist ja schon auch so ähnlich, so ein Wettbewerb, wo man beobachtet, wir machen das ja irgendwie halt auch, wenn wir die Songs bewerten, wie ist der Auftritt, ist er zurückgenommen, ist er mit Windmaschine, Pyrotechnik und so weiter, also die Frage, wollen die gewinnen oder wollen die nicht, gibt es da so eine Parallele? Siehst du das? Oder ist das für dich irgendwie absolute Ausnahme oder Zufall, dass das sozusagen diese beiden Dinge so zu deinem Hobby oder auch teilweise ja zum Beruf gehören? Ja, ich weiß nicht, wie sehr es Zufall ist, wenn man sich irgendwelche Hobbys sucht, was einen so interessiert. Ich finde es interessant, dass du sagst, es hat eine große Schnittmenge oder denkst, es könnte eine haben, weil das ist mir jetzt nicht so wirklich aufgefallen. Also klar, es gibt irgendwie vereinzelt Leute, die ich über Fußball kenne, die sich auch so ein bisschen dafür interessieren. Aber ich sehe jetzt nicht so die große Schnittmenge. Also die Menschen, die zum Fußball gehen, sind, glaube ich, so grundsätzlich, wenn man das jetzt so als Masse betrachtet, was man zwar nie sollte, aber gut, in dem Fall dann schon, glaube ich, doch grundsätzlich anders als die sich für den ESC interessieren. Ja, weil es ganz oft so Leute, die uns folgen, so bei Twitter und so weiter, haben dann auch so oft in ihrer Bio irgendwie dass sie dann Fan des HSV sind oder BVB oder so irgendwie halt. Also da auch schon tatsächlich auch so Fans von einem Club sind und so weiter. Und beim ESC macht man ja auch eher so dieses völlig Absurde, dass man Musik so bepunktet. Aber es ist halt schon so, da treten halt Länder gegeneinander an, mehr oder weniger. Und da dachte ich jetzt nur, das wäre vielleicht, also ich bin jetzt überhaupt kein Fußballfan, ich kann das jetzt wie gesagt nicht so nachvollziehen. Finde ich sehr interessante Frage auf jeden Fall. Ja, du meinst jetzt so diesen Wettbewerbscharakter auch. Genau, genau. Aber ich finde, es hat eigentlich eher so was Gegensätzliches, würde ich sagen, weil beim ESC ist das, was ich immer auffällig finde, dass ich da so, also fast alle irgendwie auch gegenseitig supporten. Jeder jubelt irgendwie für jeden Beitrag und, oder was heißt jubeln, oder, weiß nicht, applaudiert respektvoll oder gut, du bewertest das, finde ich gut, das nicht, aber es ist trotzdem, auch bei so einem Event wie in Amsterdam oder so, da wird dann einfach halt jeder gefeiert, der da mitmacht und man findet jeden erstmal interessant und spannend und muss jetzt das Lied nicht mögen, aber hasst das deswegen auch nicht oder buht das aus. Also es ist im Fußball ja eigentlich grundsätzlich anders, also da würdest du ja nie jetzt irgendwie den Gegner abfeiern und sagen, ja, hat auch gut gespielt oder so. Das, also von daher sehe ich da nicht so viele Parallelen. Also, dass sich Leute für das und für das interessieren, gibt's. Aber ich glaube, so der Hardcore-Fußball-Fan als Hardcore-ESC-Fan ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Ah, okay. Vielleicht schreiben uns ja jetzt Leute, bei denen das anders ist. Das würde mich dann auch mal interessieren. Aber ich sehe das in der großen Masse, würde ich es eher verneinen, leider. Ja, okay. Ja, es ist mir, also das schlummert schon des Längeren bei mir so im Kopf und habe auch noch mal so gedacht, so das müssten wir eigentlich noch mal größer irgendwie mal im Podcast machen. Also wie gesagt, schreibt uns gerne dazu auf www.escgreenroom.de, könnt ihr auch hier unter dem Posting zu dieser Folge uns da vielleicht noch mal einen Kommentar hinterlassen und vielleicht kann ja der eine oder andere da vielleicht was dazu beitragen. Das würde uns tatsächlich mal interessieren, ob das wirklich so ist oder ob das nur ein Hirngespinst von mir ist. Oder von mir. Das können wir uns ja dann vielleicht so die nächsten Male dann noch mal etwas genauer angucken. So. Und wir wissen jetzt mehr. Sonja, wo es nächstes Jahr, also wir wussten ja schon, es geht ja nächstes Jahr nach Holland, in die Niederlande, weil Duncan Lawrence hat ja für die Niederlande in diesem Jahr mit Arcade den Eurovision Song Contest gewonnen. Und am 30.08. gab es jetzt die Bekanntgabe, in welcher Stadt es stattfindet. Wo geht's denn hin, Sonja? Muss ich jetzt auch 2 Minuten Spannung aufbauen, wie dieses Filmchen da, was sie ausgestrahlt haben? Mache ich nicht. Wir fahren nach Rotterdam. Ah, nach Rotterdam. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich gedacht, es wird Maastricht, ja. Oder doch noch so Amsterdam, haha. Spaß. Ja, die letzten beiden Städte waren ja Maastricht Rotterdam. Amsterdam war ja mehr so, ja, können wir machen, aber muss auch nicht. Ne? Also, ja, die sind ja auch sehr früh dann rausgegangen. Ja, das ist halt. Und ja, es gab dann am 30.08. gab es dann so einen 2-Minuten-Film, sagtest du schon, das war eigentlich im Grunde fast die einzige Bekanntgabe. Da gab es dann nachher noch so eine Pressekonferenz. Dann später des Tages dann auch. Und wir hatten zumindest in einem Recht, nämlich wann das Finale und die beiden Semis nämlich stattfinden. Am 12. und 14. Mai finden die Semis statt und am 16. Mai dann das große Finale in der Ahoy Arena. Und die Wochenenden davor und danach waren ja diverse Fußballveranstaltungen und so weiter und da konnte das natürlich dann auch nicht so gut dann stattfinden und das war das wohl kann man den Crossover-Fans nicht zumuten. Ja, genau, richtig, da sind wir dann wieder bei dem Thema. Und wir haben jetzt also eine Stadt, die eigentlich auch schon fast sehr, sehr, sehr aufstrebend irgendwie halt ist. Vielleicht erstmal ganz kurz vorweg, gehen wir nochmal vielleicht in die Niederlande, so vielleicht so ein paar Zahlen und Fakten zu diesem Land. 17 Millionen Einwohner hat das Land, ist eine konstitutionelle Monarchie. Wir kennen ja alle noch die Beatrice. Die hat aber abgedankt. Und, lecker Mittagessen. Genau, lecker Mittagessen mit Klaus, der ja leider auch nicht mehr lebt. Und seit 2013 ist König Willem Alexander das Oberhaupt dieses Landes. Und die Regierung wird geführt von Mark Rutte, der eine bürgerlich-liberale Regierung anführt. Dann gibt es so eine Besonderheit um die Hauptstadt, nämlich die Hauptstadt der Niederlande ist eigentlich Amsterdam. Aber die Regierung und also der Sitz der Regierung und des Königs ist in Den Haag, also auch ganz in der Nähe von Rotterdam. Das war auch ja mal im Gespräch so nach der Wende, als es dann darum ging, sollte es Bonn sein oder Berlin. Da wollte man das ja damals auch so machen. Berlin soll die Hauptstadt werden, aber weiterhin soll der Regierungssitz und so weiter in Bonn sein. Dafür hat man sich in Deutschland nicht entschieden. Es gibt 12 Provinzen in den Niederlanden, dazu noch diverse Karibikinseln, die auch noch zu dem Land gehören. Die Niederlande gehören mit 510 Einwohnern pro Quadratkilometer zu den dichtest besiedelsten Flächenstaaten der Welt. Im Vergleich weltweit sind es 48 pro Quadratkilometer. Deutschland hat ungefähr im Schnitt so um die 231 und nur Nordrhein-Westfalen hat dann noch eine stärkere Dichte mit 528, was so ungefähr in diese Richtung irgendwie geht. Die ja, wie dicht das Land besiedelt ist, das kann man ja dann auch immer gut in Amsterdam irgendwie halt auch sehen. Amsterdam ist noch viel dichter besiedelt. Ich würde mal sagen, da sind es eher so 1200 Einwohner pro Quadratkilometer. Ja, und oder nochmal so. 1200 Touristen nochmal obendrauf. Ja, genau. Und im gesamten Land wird Niederländisch gesprochen. In dem zum Königreich der Niederlande auch noch gehörenden Länder spricht man auch das sogenannte Papiamento. Oder auch Englisch wird dort gesprochen. Und eine kleine Abzweigung des Niederländischen ist auch das Afrikaans, das in Südafrika gesprochen wird. Und viele sprechen sehr gut Deutsch. Und in der Rangfolge der Pressefreiheit hat Reporter ohne Grenzen eine Liste herausgegeben 2019, wonach die Niederlande darin auf Platz 4 ist. Deutschland nur auf Platz, na, was heißt nur, aber eben auf Platz 13. Zu den wohl bekanntesten niederländischen Bands der 1970er Jahre gehören womöglich die Rockband Golden Earring mit Radar Love oder die Band Exception mit Venus. Sing mal an. Ja, das kann ich jetzt nicht. Das können wir in die Shownotes dann setzen. Wie du das singst, setzen wir in die Shownotes. Zu den international bekannten niederländischen Musikern gehört unter anderem eben halt auch Herman van Veen, kennen wir, Nitz, die mit In the Dutch Mountains oder The Head einen Hit hatten. Die Saxophonistin Candy Dulfer mit Lily Was Here, das war so irgendwie in den 90ern irgendwie mal so ein Hit, das war so ein Instrumental-Song. Und unter anderem auch Anouk, die wir ja auch vom ESC 2013 kennen, mit dem Song Birds. Da Anouk gehört da eher so auch zu der Reihe, die so ein bisschen den Knoten zum Platzen gebracht hat, dass die Niederlande sich auch endlich mal wieder in einem Finale auch nach vielen Jahren qualifiziert hat. Und das ist vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen der Grundstein gewesen, warum sie dann jetzt auch 2019 dann vielleicht auch endlich mal nach über 40 Jahren auch gewonnen haben. Ja, komplett, das würde ich sofort so unterschreiben. Ja. Also die hat da echt die Tür geöffnet und auch mit was sehr Unkonventionellem. Also ich habe das damals sehr, sehr gemocht, als sie da anfing mit ihrem traurigen, hier fallen lauter Vögel von den Dächern. Wo man erstmal dachte, was hat das denn beim ESC in dieser bunten Welt zu suchen? Fand ich grandios und die kommende Nitz haben das ja weitergetragen und dann hat sich das ja so verselbstständigt bis hin zu Duncan. Ja, also nur einmal 2015 haben sie es dann mit Tränche Osterhoß nicht erreicht. Ja, gut, das war auch aber schlecht. Aber das war dann auch mal so ein kleiner Ausrutscher, aber da haben sie wirklich über viele Jahre hinweg da kontinuierlich an einem Sieg dann auch wirklich dann gearbeitet, das muss man schon sagen. Es gibt noch international bekannte DJs, unter anderem Armin van Buuren, Hardwell oder Martin Garrix. Und Rundfunk und Fernsehen in den Niederlanden gliedert sich wie in Deutschland nach öffentlich-rechtlichen und privat. Und da zu den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gehören NPO, Avotros und NOS, wobei der letztere eher als Zulieferer so für Nachrichten, Sport, Parlamentsberichte und sonstige Events bekannt ist. Also wahrscheinlich so eine Art Phoenix in den Niederlanden. Und diese drei Rundfunkanstalten werden dann auch dieses Mal den Eurovision Song Contest 2020 gemeinschaftlich dann auch stattfinden lassen und organisieren lassen. So, das ist ein ganz kleiner Abriss dann auch zu den Niederlanden. Und ja, du hast zu Rotterdam so ein bisschen mal was rausgesucht. Was erwartet uns denn da in der Stadt? Ja, wir hauen den Leuten jetzt echt hier die harten Fakten um die Ohren, ne? Ja, klar. Aber ja, ich habe auch ein bisschen was zusammengetragen. Ich versuche es kurz zu machen, um nicht mit überfordernd vielen Infos hier zu kommen. Aber wir haben in Rotterdam knapp 650.000 Einwohner, zweitgrößte Stadt natürlich nach Amsterdam. Und dann dieser Riesenhafen, ist der größte Seehafen in Europa. Und wer schon mal in Rotterdam war, wird sicher auch gesehen haben, es gibt einen Nordteil und einen Südteil der Stadt. Der wird getrennt durch einen Fluss, durch die Neue Maas. Das ist ein Rheinarm, finde ich sehr schön, weil hier bei mir zu Hause in der Nähe fließt auch der Rhein. Fühle ich mich fast wieder heim. Und wenn man Bilder von Rotterdam sieht, dann ist das so eine ganz ikonische Brücke. Das ist die Erasmusbrücke, die eben diese beiden Teile, es gibt natürlich noch mehr Brücken, aber verbindet den Nord- und den Südteil. Und da habe ich jetzt gelesen, es gibt die Überlegung, die zum roten Teppich zu machen beim ESC, dass die Künstler da drüber laufen, was ich eigentlich eine sehr schicke Idee finde. Ich hoffe, dass das passiert, kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann ist die Innenstadt von Rotterdam, sieht sehr modern aus. Das hat natürlich auch einen Grund, die wurde im Zweiten Weltkrieg fast komplett zerstört. Also gerade 1940 gab es einen großen Angriff von den Deutschen. Dann gab es später nochmal ein paar kleinere Angriffe, unter anderem auch von Amerikanern. Das heißt, von der Stadt blieb da nicht viel übrig. Weshalb da jetzt nicht so viel Historisches in der Stadt ist, sondern wirklich sehr moderne Architektur, weil alles komplett absichtlich auch ganz modern wieder aufgebaut wurde. Dann gibt es zwar einen Flughafen, den Flughafen Rotterdam-Den Haag, aber wer überlegt, vielleicht zum ESC mit dem Flieger zu kommen, der wird wahrscheinlich doch eher in Amsterdam landen. Das ist der deutlich größere. Und der hat auch eine Anbindung nach Rotterdam. Das hat mich erstaunt, da ich noch nie dahin geflogen bin oder auch in Holland noch nie Zug gefahren bin, ehrlich gesagt. Der schafft es tatsächlich in 20 Minuten vom Flughafen Amsterdam bis mitten nach Rotterdam. Und das würde ich sagen, ist sehr sportlich. Oha, ja, das habe ich auch noch nicht gehört. Ich hatte irgendwas gelesen, so von Amsterdam, Rotterdam würde man so eine Dreiviertelstunde, Stunde irgendwie, aber dann ist das wahrscheinlich irgendwie mit dem Auto wahrscheinlich mit dem. Ja, also das ist der Thalys fährt da, habe ich gesehen, und der ist ja jetzt auch bekannt dafür, dass er Gas gibt. Mhm. Ist ja der weiter nach Paris dann auch fährt. Genau, dann hast du schon erwähnt, in der Nähe ist auch Den Haag. Den Haag, schon zweimal Austragungsort des ESC gewesen, 76 und 80. Die beiden Städte sind nur so um die 20 Kilometer auseinander. Da kann man also, wenn man ein bisschen länger in Rotterdam ist, auch mal einen Abstecher dahin machen. Und wenn man schon dabei ist, Den Haag ist nur ein paar Kilometer vom Meer entfernt. Und Nordsee gibt sehr schöne Strände da in Holland, kann ich nur empfehlen. Dann kann man sich mal so einen schönen Tag am Meer gönnen, einen Off-Tag. Mal sehen, ob wir einen haben, aber vielleicht hat ja irgendwer unserer Zuhörer doch mal die Gelegenheit, da rauszufahren. Es gibt eine deutsche Partnerstadt, die du natürlich auswendig weißt. Hamburg? Ich weiß es nicht. Es war eine Fangfrage. Ich hätte es auch nicht gewusst. Es ist Duisburg. Ah, Duisburg. Ah ja, wegen dem, das ist der größte Binnenhafen Europas, ne? Wahrscheinlich ist es da irgendwie die Verbindung. Das mag sein, woher auch immer die sich befreunden. Und ich habe einen sehr lustigen Satz auch in Richtung ESC, auch wenn der jetzt nicht Auslöser für den Satz war, aber so kann man es auch lesen, bei Wikipedia gefunden. Da ist ja dann immer so ein Absatz zu Kultur und da steht, obwohl Rotterdam ein Selbstbild als arbeitende Stadt hat, die keine Zeit für Musik hat, hat sich doch einiges an Musikkultur etabliert. Mhm, okay. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Selbstbild herkommt. Wir sind eine arbeitende Stadt, hier gibt es keine Musik. Yeah. Wenn man auf die Idee gekommen ist, diese Stadt so zu definieren. Aber na gut, also ich muss jetzt dazu sagen, ich kenne jetzt nicht wirklich eine Band, die direkt aus Rotterdam kommt, die irgendwie riesig oder gut ist, aber jetzt kommen ja die Bands oder die Künstler dahin. Ich habe gehört, dass wohl in den letzten Jahren sehr viele, ich weiß nicht, ob es jetzt Bands waren oder so, die tatsächlich von Amsterdam weggezogen sind und nach Rotterdam gegangen sind. weil dadurch, dass die ja zerbombt war und neu aufgebaut, haben sie es wohl auch alles ein bisschen großzügiger gebaut und es ist einfach mehr Platz da und alles ein bisschen moderner und so weiter. Da ja, bestimmt auch ganz, ganz gute Studios, weil ich glaube, Duncan hat ja auch irgendwo in Rotterdam seinen Song aufgenommen. Genau, und dann denke ich, vielleicht sind da auch einige Bands vielleicht dann auch nach Rotterdam abgewandert. So würde ich es mir jetzt gerade so ein bisschen herleiten. Das soll ja auch so ein bisschen so eine kommende Stadt irgendwie halt auch sein. Also die so ein bisschen jetzt auch, so aus dem Dornröschenschlaf irgendwie, sehr ein bisschen zu viel gesagt, irgendwie aufwachen, aber so ein bisschen schon, hipper werden. So, wir kommen mit die Hipper. Ja, sowieso. Also erstmal kann man ja sagen, der ESC zieht ja irgendwie jetzt von einer Wolkenkratzerstadt in die andere. Also in Tel Aviv sind ja auch sehr viele Wolkenkratzer auch gewesen. Und ist auch mal wieder Frankfurt dran, ne? Ja, dann wäre auch, glaube ich, wieder mal Frankfurt dran, genau. Und vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr mit Deutschland. Und das könnte man natürlich auch tatsächlich gut. Also ich freue mich da sehr schon drauf. Mir ist zum Beispiel, ich habe jetzt gerade, wir haben neulich bei uns von der Abteilung aus, haben wir mal so nachmittags uns einfach mal so eine Barkasse am Hamburger Hafen mal irgendwie gemietet und sind dann mal so 2 Stunden irgendwie durch den Hamburger Hafen geschippert. Das habe ich jetzt zwar schon auch ein paar Mal gemacht und selbst da fährt man ja dann auch also dieser Hafen so um Landungsbrücken oder so, das ist ja eigentlich nicht der Hamburger Hafen. Der ist ja wesentlich weiter hinten auch. Und wenn man dann da so durch diese Seitenarme da auch so fährt und diese großen Kräne und diese Container und so weiter, die da auf diese großen Schiffe da verladen werden und so weiter. Und da habe ich noch so gedacht, da muss ich unbedingt auch noch mal so eine Hafenrundfahrt durch Rotterdam machen. Weil das ist ja dann gleich noch mal so 10 Nummern größer. Also dagegen ist ja der Hamburger Hafen eher so ein kleiner Fliegenschiss. Also ich glaube, das lohnt sich auch tatsächlich, sich mal so anzutun, mal so eine Hafenrundfahrt da tatsächlich in Rotterdam irgendwie zu machen und sich da mal anzusehen, was da so an Waren und so weiter verschifft wird und so. Das ist, glaube ich, auch da ganz, ganz interessant, ne? Ja, ich muss ja gestehen, ich habe so ein Hafenrundfahrt-Trauma. Weil ich in irgendeinem Familienurlaub, in dem es uns nach Hamburg verschlagen hat, fand meine Mutter das so toll, diese Hafenrundfahrten zu machen. Da haben wir in ein paar Tagen Hamburg irgendwie gefühlt ein Dutzend Hafenrundfahrten gemacht. Und es hing mir irgendwann so zum Hals raus, dass ich da echt keine Lust mehr drauf hatte. Und da auch heute noch selbst auf dieses Wort, ich krieg schon so leichten Ausschlag gerade. Aber mal schauen, vielleicht ist es in Rotterdam ja alles viel besser. Aber ich habe eben viele Fakten runtergekloppt, die sich jeder natürlich auch irgendwo zusammensuchen kann. Aber weshalb du mich ja auch beauftragt hast, ein bisschen was zu Rotterdam zu erzählen. Ich war auch schon selbst ein paar Mal da. Mhm. Wie du dir vorstellen kannst, natürlich hauptsächlich, um Fußball zu gucken. Ja. Weil, weiß nicht, ob ich es letztes Mal auch schon erwähnt hatte, aber ich bin halt auch ein Groundhopper oder eine Groundhopperin, die sich einfach viele verschiedene Stadien gerne anguckt in verschiedenen Städten und Ländern und die besucht und da vor allem auch ein Spiel besucht. Mhm. Und deswegen war ich 2010 war das schon das erste Mal in Rotterdam bei Feyenoord. Das ist so der größte Verein der Stadt, ist auch einer der größten und bekanntesten und besten in Niederlanden auch. Hat ein Stadion mit über 50.000 Plätzen. Oh ja. Also es ist wirklich eine Riesenwanne. Also der Spitzname ist auch De Kuip, die Wanne. Und da hatte ich eigentlich erstmal nicht so einen guten Eindruck von der Stadt, was dir beim Fußball irgendwie immer auch mal passieren kann. Also das Stadion liegt so im Südosten der Stadt und ich habe mein Auto da geparkt, nebenan in so einem Wohngebiet. Und da fingen erstmal an, sich so Jugendliche vor meinem Auto zu prügeln einfach. Erstmal dachte, okay, was ist jetzt hier los? Polizei rufen, dann habe ich aber schnell gesehen, die kennen sich. Und okay, gut, dann unternehme ich jetzt hier mal doch nichts, aber dachte schon, oh Gott, wo bin ich jetzt hier gelandet? Und dann waren halt auch die Heimfans, waren echt eine Katastrophe. Also die haben draußen, ich war relativ früh da, die sind in so einer Gruppe mit Vermummten losgelaufen und haben Feuerwerkskörper auf vorbeifahrende Autos geschmissen und die Polizei stand halt nebendran und hat nur zugeguckt und so. Oha, also, okay. Und ich habe mich dann auch dahingestellt und zugeguckt, weil ich das gar nicht glauben konnte. Weil ich jetzt auch, ich bin da relativ unerschrocken, ich finde sowas immer furchtbar, aber ich renne da jetzt auch nicht schreiend weg. Und die Polizei hat nicht mal dafür gesorgt, dass ich da irgendwie wegkomme. Die standen da einfach so, haben nichts gemacht. Dann kam noch dazu, dass man sich in Holland, muss man sich immer so ein bisschen um Tickets kümmern, weil die verkaufen die eigentlich nur an Heimfans und personalisiert und so ein Zeug. Muss man immer freundlich eine Mail schreiben, können sie mir da eins zurücklegen, kann ich da was bekommen? Und die haben mir einfach mal das teuerste in der hintersten Ecke irgendwie verkauft, was ich auch ein bisschen unmöglich fand. Deswegen war mein erster Eindruck von Rotterdam jetzt nicht ganz so geil, muss ich zugeben. Aber ich habe dem Ganzen eine zweite Chance gegeben und da hat es mir wirklich gut gefallen. Da war ich bei Excelsior Rotterdam, das ist ein Zweitligist. Das war 2016 im April. Und das Stadion war dann einfach klein und in der Nähe von der Maas auch. Schönere Umgebung. Im Nordosten dann alles auch irgendwie ein bisschen netter, ein bisschen grüner auch und so, schönere Ecke der Stadt. Und ich hatte ein Hotel gebucht für eine Nacht, so ein bisschen am Fuß dieser geilen Erasmusbrücke. Und dann in diesem Hotel guckte dann die Frau von der Rezeption, scannte das alles so ein und meinte dann so, oh, hier ist gerade ihr Geburtsdatum aufgepoppt, ich gebe ihnen mal ein Upgrade, weil sie haben ja morgen Geburtstag. So, okay, cool. Ja, dann sehen sie die Brücke und wenn da morgen die Sonne aufgeht und so. Und da hatte ich wirklich so ein riesen Panoramafenster mit Ausblick auf diese Erasmusbrücke. Wie geil. Das sah schon richtig geil aus. Ja. Und da war ich dann tatsächlich auch bei einem Konzert in einem Theater, das Luxor-Theater. Und das war einfach nur auf der anderen Seite dieser Brücke. Das heißt, ich bin einmal über die Brücke rüber und nach dem Konzert über die Brücke zurück. Das war wirklich richtig schön. Ach, da kann man alles so beleuchtet, da kann man auch zu Fuß so rüberlaufen über die Brücke. Ja, also ich denke mal, das ist auch immer noch so. Also vor drei Jahren war es auf jeden Fall so. Ja. Da kommst du in allen möglichen Versionen rüber sozusagen. Ja, weil wir ja in Hamburg auch hier diese Kühlbrandbrücke, da können ja nur Autos irgendwie drüber fahren. Deswegen fragte ich jetzt gerade. Nee, ich überlege ja noch mal, aber nein, ich bin da, glaube ich, auch legal rübergelaufen. Ja, davon gehe ich aus. Ja, gut, ist mir auch schon in Holland passiert, dass ich zu einem Stadion gelaufen bin, einfach so einen Kilometer Weg hatte und es gab natürlich eine Straße für die Autos und es gab einen Fahrradweg und einfach keinen Fußgängerweg. Ich musste über einen Fahrradweg laufen für ein paar hundert Meter. Ja. Ist mir auch schon passiert. Solange man nicht erwischt wird, ist ja alles in Ordnung, ne? Ja, was heißt erwischt? Was sollen die denn sagen? Soll ich fliegen? Also, ich bin ja Tourist, kannst du ja sagen. Genau, ich bin Tourist, ich gucke mir hier nur ihren ortsansässigen Zweitligisten an. Ja, genau. Ja, ich glaube mir ihnen. Ja, genau. Und ich war tatsächlich noch ein drittes Mal in der Stadt, das war aber nur. Also eigentlich habe ich auch nicht da übernachtet dieses Mal, weil ich mache das immer mit einer Freundin, haben wir uns das so ausgesucht, dass wir einmal im Jahr im Winter einfach für ein Wochenende ans Meer nach Holland fahren und uns aber auch Fußballspiele raussuchen. Und da waren wir bei Sparta Rotterdam, das ist der dritte Verein im Bunde, das ist so der zweitgrößte, spielt auch jetzt wieder erste Liga, Stadion hat 11.000 Plätze, also nett klein, aber jetzt auch kein Minisportplatz. Da sind wir halt einfach vom Meer sozusagen einmal runtergefahren, das Spiel geguckt und wieder hoch. Und das hat mir so als Stadion am besten gefallen. Also weiß jetzt nicht, ob die da zu der Zeit spielen, wenn wir da sind, aber das kann ich am meisten empfehlen. Die haben ein süßes Logo, die sind auch noch so ein bisschen in der Nähe von einem bisschen älteren holländischen Wohngebiet. Auf der anderen Seite die Autobahn, aber so, es dockt so an die eine Seite noch so an. Das hat mir ganz gut gefallen. Das hat mir dann auch den nächsten guten Eindruck von Rotterdam beschert. Also jedenfalls freust du dich da, so wie ich das raushöre, da tatsächlich. Und da glaube ich, wird man, glaube ich, auch ganz viel noch dann zu sehen haben. Ne? Das ist ja dann irgendwie auch ganz schön. Ja, und ich habe natürlich auch noch mal so ein bisschen nach dem Ahoy geguckt. Muss sagen, das ist jetzt eine Ecke, in der ich tatsächlich noch nicht war. Die ist halt wirklich einfach im südlichen Teil, so mittendrin sozusagen in diesem südlichen Teil. Um das so ein bisschen einzuordnen, wenn man über die Erasmusbrücke gegangen ist und da sozusagen am Anfang des südlichen Teils steht, dann sind es so um die 3 Kilometer, also vielleicht so eine Dreiviertelstunde Fußweg zum Ahoy. Nur, dass man so ein bisschen so einen Eindruck hat. Wahrscheinlich nimmt man da doch eher einen Bus oder eine Bahn, um schneller da zu sein. Aber das sind so die Entfernungen. Dann, das Ding hat 16.000 Plätze. Also diese Haupthalle, in der das auch stattfinden wird. Es gibt da vor allem Konzerte und Sportveranstaltungen. Und der Junior ESC war 2007 schon mal da. Also ist nicht ganz neu für den ESC. Und es gibt insgesamt 6 Hallen, die zu diesem Komplex gehören. Das heißt, da wird sich, glaube ich, auch leicht was finden für ein Pressezentrum oder so. Ja, ich glaube, das war dann letztendlich auch so das Hauptkriterium, warum man sich dann dafür entschieden hat, ne? Das sind, glaube ich, das sind so Einheiten, die man entweder so zu einer großen Einheit machen kann oder eben halt, also ich könnte mir vorstellen, dass man bei dem Fassungsvermögen so von 16.000 Personen, dass dann wahrscheinlich auch wieder in der Halle auch der Green Room dann auch wieder sein wird und nicht wieder so nicht so ausgelagert, wie das dieses Jahr in Tel Aviv irgendwie halt war. Und das ist natürlich dann auch so für die Stimmung dann einfach auch noch mal wieder ein bisschen besser, wenn die Künstler da auch sogar mittendrin im Geschehen irgendwie halt auch sind, ne? Ja. Also ich glaube. Hoffe ich mal, aber klingt ja auch logisch, dass die Wege da auch nicht so weit sind. Ja, das war fürchterlich, da in Tel Aviv zu sehen, dass die Acts teilweise gar nicht mehr geschafft haben, bis zum Schnelldurchlauf da auf ihren Plätzen zu sitzen, die letzten. Ne? Ja, und das war auch, glaube ich, da so eine, das war dann auch so eine ganz eigenartige Stimmung, weil die dann so per Public Viewing dann eben halt da das Geschehen verfolgen konnten, aber nicht mittendrin war. Und das war jetzt so seit ein paar Jahren tatsächlich dann so gelernt, dass der Green irgendwie immer mittendrin im Geschehen irgendwie halt auch so war, ne? Auch wenn das dann immer etwas erhöht war, aber das spielte dann schon irgendwie auch da eine Rolle. Das war ja immer ganz charmant. Also ja. Auch jetzt natürlich vor allem für die Künstler dann auch. Ja? Also, die und da ich glaube, so sich besser supporten konnten und auch zugucken und die Menge anfeuern oder wie auch immer. Ja, ja. Ja, und mit der Ahoy Arena haben sie, glaube ich, eine sehr moderne Location. Also es soll da auch, glaube ich, irgendeine direkt so eine U-Bahn-Station irgendwie geben. Also kann man da wohl irgendwie auch tatsächlich so aussteigen und da fällt man fast rein, so ungefähr, glaube ich. Das geht, glaube ich, auch ganz gut. Öffentliche Verkehrsmittel sind, glaube ich, ganz gut so in den Niederlanden, also insbesondere, glaube ich, in den großen Städten kann man das, glaube ich, alles ganz gut dann auch so erreichen. Ich habe mir tatsächlich auch schon ein Hotel besorgt. Wie sieht es bei dir aus? Hast du da auch schon was gefunden? Ja, ich habe mir irgendwie so zwei Hotels besorgt. Das eine für die erste Woche, was relativ in der Nähe ist und für die zweite dann ein bisschen weiter weg. Mhm. Muss mal schauen, ob ich die behalte oder ob sich da irgendwie noch was Besseres ergibt oder ob wir vielleicht doch noch auf die Idee kommen, irgendwie eine Green Room WG aufzumachen. Ja, das können wir gerne tun. Also ich habe nämlich jetzt tatsächlich auch erstmal, weil, also wer jetzt von unseren Hörern tatsächlich mit dem Gedanken spielt, da auch in die Niederlande nach Rotterdam zum ESC zu fahren, der sollte sich schleunigst jetzt auch um Hotel oder Airbnb-Unterkunft oder wie auch immer oder mitunter hat er vielleicht irgendwo Verwandte oder so in den Niederlanden und kann sich da irgendwo einquartieren. Da ist es wahrscheinlich dann ein bisschen längerfristig noch möglich. Aber da sollte man jetzt dann schnell sein, weil das Hilton für 500 Euro die Nacht kriegt man sicherlich noch Anfang Mai. Aber man will ja auch nicht arm werden, sondern man möchte ja gerne den ESC dann auch besuchen. Da ist das natürlich auch gut, wenn man das jetzt halt macht. Ich habe mich ich kann das gar nicht aussprechen, ich habe es jetzt schon dreimal über Google, ich glaube, Sprinkleson heißt das. Das ist so, ich habe geguckt bei Google mit der Bahn, so, es ist, glaube ich, so nördlich von Rotterdam und so ungefähr 40 Minuten mit der Bahn irgendwie dann erreichbar, weil es noch vom Preis her ganz einigermaßen gut war. Und habe mich da jetzt dann tatsächlich da auch für 14 Tage irgendwie einquartiert. Also so ungefähr eine Dreiviertelstunde zur Location, das ist eigentlich ganz normal. Das hatte ich so die letzten Jahre eigentlich dann immer so ein bisschen. Das geht dann schon auch immer ganz gut. Ja, und wie gesagt, wir hatten ja schon mal, wir hatten ja auch schon mal überlegt mit einer Green Room WG. Vielleicht schließen sich ja noch irgendwelche Hörer von uns da irgendwie an. Dann mieten wir uns eine von den sechs Hallen und ab mit Schlafsäcken da rein. Genau, genau. Und dann können wir das irgendwie machen. Ja, müssten wir wahrscheinlich mal so in den nächsten 4 Wochen mal tatsächlich mal Nägel mit Köpfen machen. Also ich weiß jetzt von einem Hörer, der sich da auch gerne noch mit engagieren wollte. Will ich jetzt nicht hier nennen, weil ich nicht weiß, ob ich das darf. Aber da könnte man natürlich tatsächlich irgendwie noch mal was machen, dass wir so eine kleine ESC Green Room WG irgendwie halt aufmachen. Und ja, wir wollen ja irgendwie versuchen, dass wir uns da auch wieder akkreditieren und dann tatsächlich auch ein bisschen vor Ort auch berichten wollen. Ja, wird dann drauf hinauslaufen, einfach jeden Tag morgens zur Halle, abends zurück. Ja, sowas, genau. Also man sieht dann gar nicht so wahnsinnig viel von Rotterdam, nein, aber wir gut, dass ich schon kenne. Wir gucken dann schon, dass man da irgendwie auch ein bisschen dann noch kleines Rahmenprogramm irgendwie halt macht. Also für dich eine Hafenrundfahrt, für mich ein Fußballspiel, alle glücklich. Ja, genau. Ja, ich habe ja erst, weil du vorhin gesagt hast, Trauma, das kenne ich ja so von meiner Mutter, die muss ja irgendwie nur so eine Barkasse irgendwie sehen, da wird ihr schon schlecht. Also es gibt ja, ja auch viele einfach. Viele Grüße. Ne, da gibt es ja einfach auch Leute, denen dann einfach auch schlecht wird und dann ist es natürlich auch tatsächlich. Ach so, schlecht, also wirklich schlecht, also seekrank schlecht. Ja, ja, richtig seekrank schlecht, okay, genau. Okay, ich dachte auch einfach so schlecht, weil kein Bock mehr. Nee, da ist halt wirklich so, der wird dann wirklich auch schlecht und so und wir hatten jetzt auch bei unserer kleinen Abteilungstour das auch, dass da eine Kollegin, die ist zwar mitgekommen, aber die musste dann immer so ein bisschen den Horizont fixieren, damit ihr dann nicht schlecht wurde und wir haben auch so ein, zwei Mal hat der Kahn dann auch ein bisschen sehr stark geschaukelt, weil irgendeine Fähre neben uns herfuhr oder so. Und das hat man natürlich dann auch bei diesen Barkassen sowieso auch. Und dann macht sowas natürlich irgendwie überhaupt keinen Sinn. Aber ich denke mal, da ist kulturell und so weiter ja auch eine ganze Menge. Also so wie jetzt auch in Tel Aviv so mit diesen Bauhausgeschichten und so weiter, da kann man natürlich auch eine ganze Menge an Dingen irgendwie halt auch sehen. Und sowas wird dann Rotterdam mit Sicherheit dann da irgendwie auch haben. Also ich werde, wie gesagt, ich habe mich da jetzt einquartiert vom 1. bis zum 18. Mai werde ich jetzt dort vor Ort sein. Und ja, vielleicht, wenn wir genug Leute zusammenkriegen, können wir ja auch irgendwo noch mal dann ein kleines Hörertreffen vielleicht auch in Rotterdam machen, dass wir irgendwo in ein kleines Café gehen oder so. Und dass da vielleicht, wer dann von unseren Hörern vielleicht vor Ort ist, dann könnten wir uns da tatsächlich auch noch mal mit dem einen oder anderen irgendwie treffen. Das wäre ja vielleicht auch irgendwie noch ganz, ganz interessant. Immer gerne. Aber ich denke, da machen wir den Aufruf noch mal, wenn es dann näher rückt. Unbedingt, unbedingt, genau. Das ist ja. Ja, und wir haben noch so ein paar Dinge so schon mal so angedacht, die wir da in Rotterdam irgendwie halt machen. Wir wollen euch natürlich ja auch ein bisschen näher bringen, was wir da so machen, was wir dort so erleben. Also wir haben jetzt schon so ein bisschen überlegt, so von YouTube-Streaming über ja, so eine Live-Übertragung per Podcast, was wir ja in diesem Jahr in Tel Aviv ja auch irgendwie gemacht haben. Irgendwas überlegen wir uns da noch. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, könnt ihr uns ja auch irgendwie noch mal Ideen zukommen lassen, was wir unbedingt machen sollten. Also vielleicht Interview mit Jan-Ola Sand oder keine Ahnung, das greifen wir dann schon mal vor. Und ja, also werden wir uns dann mal auch mal so die eine oder andere Sache da irgendwie auch überlegen. Ja, the same procedure as every year ist auch ein Artikel bei ESC Extra aufgeploppt. Rotterdam hat sich nämlich jetzt ja beworben und denen fehlen aber eigentlich noch so 15 bis 20 Millionen Euro. Und was heißt, es fehlt ihnen? Also das ist jetzt auch so eine Auslegungssache. Und man ist dann, also das Fernsehen ist dann an das Parlament herangetreten und will jetzt noch mal die fehlenden 15 bis 20 Millionen noch mal irgendwie von Staatsseite sich holen. Und der Staat selber oder die Regierung sagt jetzt wieder, nee, das Geld habt ihr ja selber irgendwo eingestellt. Also irgendwie wird davon gesprochen, dass die drei Sender jetzt am Jahresende irgendwas bei 30 Millionen selber auf dem Konto haben. Und das sollen die mal schön selber irgendwie ausgeben. Also eigentlich ändert sich nichts, weil diese Diskussion haben wir auch schon über Tel Aviv und auch über Kiew und so weiter irgendwie gehört. Also da sind wir mal gespannt, wie das irgendwie so weitergeht. Aber es wird da mit Sicherheit irgendwo auch eine Lösung geben. Oder Ticketpreise. Ticketpreise oder ja, was kann man noch machen? Irgendeine Wetten-das-Sendung da in den Niederlanden irgendwie einstampfen, dann hat man irgendwie vielleicht die 20 Millionen auch. Irgendwas werden die sich schon einfallen lassen. Aber das ist so das übliche Geplänkel dazu. Ebenso können wir euch dann noch mal in die Shownotes auch noch mal setzen, die Bewerbung von Rotterdam. Das sind zwar auch viele schöne bunte Bilder, aber da kann man dann eben halt auch noch mal so sehen, was die sich so vorgestellt haben, wo, wie du schon sagtest, da auf dieser Erasmusbrücke wollen sie ja diesen Red Carpet. Das soll wohl nächstes Mal ein goldener Teppich irgendwie halt werden. Also es war ja, wie war denn das? War, glaube ich, dieses Jahr war es, glaube ich, ein orangener, glaube ich. Und ich glaube, ja, das Jahr davor in Lissabon war es, glaube ich, ein blauer, wegen Wasser und so weiter. Und da muss man sich ja jedes Jahr auch immer wieder was Neues überlegen. Und da freue ich mich, wenn Deutschland mal wieder hostet, so den beige Teppich. Ja, genau. So ein 70er-Jahre-Beige. Ja, genau, so. Mit so einem Blümchenmuster drauf. Ja. Ja, das dazu. Ja, und dann, das fand ich ganz interessant, hat eurovision.de bekannt gegeben, und zwar der Sitze Barker, den man ja so auch schon länger aus der ESC-Welt irgendwie kennt, der ist ja sozusagen jetzt der Cheforganisator für den ESC 2020. Und der hat sich, also die Zahl 100 soll ja irgendwie, ist wohl tatsächlich so eine Zahl wie bei dem Panel und so weiter, dass man jetzt sagt, wir suchen die Magic 100. Und er hat jetzt wohl Leute zusammengestellt, also ganz normale, aber auch prominente, die wohl jetzt sozusagen Input geben soll, was soll den ESC besser machen, spontaner, ehrlicher. Er selber sagt, wir wollen keine Gags mehr selber schreiben, das soll alles sehr spontan sein. Was für ein Quatsch, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Was ich mir nämlich eigentlich auch nicht so vorstellen kann, weil das will ich auch nicht. Ich will auch nicht, dass sie sich da spontan auf der Bühne irgendwelche Gags ausdenken. Das kann einfach nicht funktionieren. Ja, ich glaube einfach, das ist ja so stark getaktet. Und wenn da jeder das machen würde, was er so denkt, ich glaube, das würde, glaube ich, gar nicht mehr funktionieren. Dadurch ist das. Dann nimm dir doch einfach vor, gute Gags zu schreiben, fertig. Ja, das ist auch eine Wahrheit. Das ist auch stand richtig. Ja auch noch irgendwie dabei, dass sie nicht, dass sie überlegen, ja, unser holländischer Humor, müssen wir vielleicht dran denken, dass das nicht bei allen so doll ankommt oder dass es das vielleicht nicht der Humor von ganz Europa ist. Und da muss ich sagen, eigentlich finde ich es immer ganz charmant, wenn das so gefärbt ist, weil gerade so die Einspieler aus Kopenhagen sind mir irgendwie noch hängen geblieben. Mhm. Wie die dann so, ja komm, wir fliegen mal die größere Meerjungfrau ein, damit die Leute bei der Stadtführung nicht enttäuscht sind und so. Und das ist ja wirklich sehr, sehr dänisch eingefärbter Humor gewesen. Den fand ich grandios. Den muss man jetzt vielleicht nicht kapieren, aber es ist oder gut finden, aber das finde ich dann viel besser, als wenn die sich jetzt irgendwie so irgendwelche Standard-Gags da ausdenken. Deswegen, ich finde, die sind da nicht, also es, mich überzeugt das nicht, was die da alles erzählen, dass dann irgendwie auch noch Sylvie Meister ins Spiel gebracht wird, naja. Ja, die ja jetzt gerade auch erst rausgeflogen ist beim Wiener Opernball, ne, weil sie angeblich zu tief dekultierte Kleider irgendwie halt trägt oder so. Insofern das wird beim ESC keiner bemerken. Ich glaube auch, also ich persönlich glaube auch nicht, dass Sylvie Meis so diese Professionalität hat, um wirklich so ein Riesenevent wie den ESC wirklich zu moderieren. Also ich glaube, das ist, glaube ich, eher eine Nummer zu groß für sie. Aber gut, wir lassen uns dann da eines Besseren belehren. Aber jedenfalls ist da jetzt auch so ein kleiner Think Tank da irgendwie gegründet, der sich so ein bisschen überlegen soll, wie soll das irgendwie ein bisschen anders werden und so weiter. Ja, jedes Land hat natürlich dann auch immer so ein bisschen die Herausforderung dann von der Bühne über die Moderation und so weiter, alles irgendwie ein bisschen anders zu machen. Und doch ist es ja dann nachher doch ähnlich, sagen wir mal so. Und wie du schon sagst, gerade dieser nationale Kolorit, der dann da vielleicht manchmal so ein bisschen reinschwingt, das macht es ja dann irgendwie auch interessant. Und gerade der Fernsehzuschauer merkt ja dann eben die Unterschiede, ob er jetzt eine Show aus den Niederlanden sieht oder eine aus Israel oder Aserbaidschan oder so, dass man das schon so ein bisschen mehr voneinander unterscheiden kann. Also ja, stellen wir euch dann auch noch mal in die Shownotes, könnt ihr euch dann auch gerne dann noch mal ein bisschen dazu angucken. Ja, wir werden mal jedenfalls, wir halten das mal fest. Mehr weiß man ja jetzt im Moment auch so erstmal weiter gar nicht. Wird sich dann jetzt wahrscheinlich so die nächsten Monate so das eine oder andere, oder es wird dann bekannt gegeben, wo der Euroclub sein wird und so weiter. Und diese Dinge, da halten wir euch dann auch auf dem Laufenden. Wir werden jedenfalls da sein. Ach ja, vielleicht noch mal kurz dazu, wer eben, wie gesagt, da sein möchte, der will ja nicht nur irgendwie ein Hotel buchen und gut ist. Es wird wahrscheinlich auch wieder Public Viewing irgendwo auch geben. Aber man will natürlich auch an Tickets irgendwie halt dran. Die wird es wohl irgendwie um Weihnachten herum wohl irgendwie geben, hat man gesagt. Ob das wieder in mehreren Wellen, wie das jetzt in den letzten Jahren immer war, das heißt also, es wird dann gesagt, meinetwegen am 5. Dezember gibt es Tickets, dann nochmal am 10. Januar und vielleicht nochmal im Februar, oder ob das so in einem Rutsch, wie vor vielen Jahren irgendwie dann war, ich glaube in Düsseldorf war es zum Beispiel so, da wurde das dann irgendwie auch in einem Rutsch irgendwie halt dann verkauft, das wird man dann sehen und bitte, wie gesagt, haltet euch an die offiziellen Stellen am besten über eurovision.tv. Die werden euch dann das Ticketportal nennen, wo man die Tickets bekommen hat. Es gibt ganz viele schwarze Schafe, die dann irgendwie jetzt schon behaupten, ihr könnt Ticket kaufen und so weiter, macht das hier und so. Es gibt jetzt noch keine Tickets, die wird es also erst bei Bekanntgabe durch die EBU oder auch durch die offizielle Seite eurovision.tv wird bekannt gegeben, wann das sein wird. Und das ist auch nur ein einziger Anbieter, der das dann macht. Und das wird dann an späterer Zeit bekannt gegeben. Kleiner Tipp, Finalkarten kriegt man nicht ganz so einfach. Vielleicht hat man Glück, weil es sind so elektronische Schlangen, in die man sich da einstellt. Aber es gibt nicht nur das Finale oder die beiden Semifinals. Also wenn ihr Schwierigkeiten habt, da ein Ticket zu bekommen, guckt euch einfach auch mal die Termine an, also die jeweiligen Juryfinale, die immer genau einen Tag vor der jeweiligen Live-Show stattfinden. Es lohnt sich da auch zu gucken, ob es nicht auch Karten gibt. Das ist fast das gleiche Event und man hat mal so dieses Man-ist-dabei-Gefühl. Genauso, also insofern, es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht, sind ja drei Shows, ich glaube, es sind so 15 Shows oder so, glaube ich, wo man Karten auch bekommen kann. Es gibt sogar irgendwie nachmittags um 13 Uhr oder so sogenannte Family-Shows, die sind mitunter so günstig irgendwie, da kostet irgendwie eine Karte 50 Euro und das kann man dann genauso machen. Das ist natürlich, aber ich drücke euch allen auch die Daumen, dass ihr dann auch alle an Finalkarten kommt, nur wie gesagt, die sind halt sehr stark irgendwie auch nachgefragt. Ganz ehrlich, diese Jury-Shows finde ich eigentlich immer am spannendsten. Weil die kannst du nicht im Fernsehen sehen, aber die machen 50% des Votings aus. Ja. Und was da passiert oder was da nicht klappt, das fließt ins Voting mit ein. Das ist das, was die Jury sich angucken, was du schon gesagt hast, jeweils einen Tag vor der Fernsehshow. Die habe ich immer auch, wenn ich vor Ort war, sehr stark verfolgt. Also die kann man ja dann im Pressezentrum auch gucken. Die fand ich immer sehr spannend, was da passiert, was da vielleicht anderes passiert, als später in der Show, wenn die Zuschauer abstimmen, weil man dann viel besser verstehen kann, wie so das ein oder andere Voting auch zustande kommt. Ja, das ist also, wie gesagt, gerade bei der Jury-Show am Freitag, also wo das Finale schon mal geprobt wird oder schon mal die Jurys da drauf gucken, da ist dann halt am Ende nicht unbedingt dieses Voting, wo sie dann die ganzen Schalten machen. Da simulieren sie dann nur vielleicht so 2-3 Schalten oder so. Aber die Abläufe der einzelnen Acts und so weiter, die sind genauso wie beim Finale. Also insofern ist da auch tatsächlich schon genauso das Fiebern. Klar, das glaube ich auch. Also haltet euch ran, wir halten euch da auch auf dem Laufenden. Schreiben auch bei Twitter dann auch entsprechend einen Hinweis. Wenn es Karten gibt, dann weisen wir euch da natürlich auch darauf hin. Sonst haben wir da gar nicht so wahnsinnig viel noch so über Rotterdam irgendwie im Moment zu sagen. Oder? Hast du da noch irgendwas? Haben wir jetzt, glaube ich, erstmal einen ersten guten Überblick gegeben. Lobe ich uns jetzt einfach mal so selber. Ja, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, her damit. Wenn es vielleicht auch andere Eindrücke gibt als meine, auch immer her damit. Vielleicht war ja auch jemand schon mal bei einem Konzert oder einer Sportveranstaltung in dieser Halle. Also das ist ein Eindruck, der uns jetzt tatsächlich noch fehlt. Vielleicht kann ja jemand was dazu sagen, wenn wir das jetzt noch nicht können. Ansonsten müssen wir uns überraschen lassen, was da so passiert im Mai. Ja, dann warst du, wie soll ich das jetzt ausdrücken, in den Niederlanden. Du warst in den Niederlanden, genau, und hast was gesehen? Ich habe ein Festival gesehen, was in meinem Job häufiger vorkommt, aber in diesem Fall mit einigem ESC-Kontext. Und zwar war das Tuckerville. Das findet statt in Enschede, beziehungsweise in so einem, es ist so eine Art Naherholungsgebiet neben Enschede quasi, also auch ganz nah an der deutschen Grenze. Das fand vor 2 Jahren zum ersten Mal statt und initiiert hat das Ilse de Lange. die ja, glaube ich, so ziemlich allen bekannt ist als Frau der Common Linnets mit Calm After the Storm 2. in Kopenhagen 2014. Und die natürlich auch mit Duncan jetzt unterwegs war. Man hat sie ja gesehen, im Green Room saß sie ja auch direkt neben ihm und hat später beim den Siegestanz auf der Bühne mitgemacht und so, war ja so die Mentorin quasi für ihn. Die das auch immer noch alles organisiert und da an allen Fronten irgendwie dabei ist. Die ist auch solo da aufgetreten. Dann war im Line-Up drin auch noch Daue Bob, den wahrscheinlich die meisten auch noch kennen aus Stockholm. 2016 war das mit Slowdown, also dieser Auftritt mit dieser Uhr und mit der langen Pause, ne? Ja, mit seinem Schlafzimmerblick und so, mit seinen Halstattoos. Das war ja auch ganz niedlich. Da kann ich mich auch noch erinnern, wenn du sagst, was man so, was man noch so macht in dieser ESC-Woche. Ich war tatsächlich in Stockholm an einem Abend mit den Holländern unterwegs, die sich dann eine Bar komplett gemietet hatten. Ach ja, ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern, ja. Mhm. Und da bin ich hingegangen dann so pressemäßig, hatte vorher mit deren Pressemann irgendwie ausgemacht, so ja, komm vorbei, wir schauen, dass wir ein Interview mit ihm hinkriegen. Haben wir dann auch hingekriegt, das war dann so, also Backstage waren dann halt einfach so diese Bierabstellkühlräume hinten in dieser Bar und die mussten auch mehrfach kleinere Auftritte machen dann, weil die Bar einfach so voll war, dass gar nicht alle gleichzeitig da reinkamen. Und da ist Daue dann aufgetreten und die Common Linnets waren auch da. Sind dann auch eingeflogen für Stockholm. Mhm. Und dann hatte ich da auch gefragt, so, ja, kann ich mit denen vielleicht auch sprechen? Und so, ja, gut, die treten in der Viertelstunde auf. Und dann aber kurz drauf, ja, Ilse hat gesagt, so, komm ruhig rein, kannst mit denen auch noch sprechen. Da habe ich mich mit denen noch unterhalten. Das war alles super nett damals. Und das war jetzt sozusagen auch eine Art Wiedervereinigung, dass Daue Bob dann auch da war. Der allerdings 2017, als ich schon mal da war bei der ersten Ausgabe, auch im Line-Up war. Also so die sind da doch viele holländische Künstler da auch bei dem Festival. Auch wenn sie versuchen, da auch die Deutschen über die Grenze zu kriegen dafür mit einer deutschen Website. Inzwischen waren da doch fast alle Künstler, gerade die auf der Hauptbühne, waren Holländer. Mhm. Und spät ins Line-Up gerutscht ist dann tatsächlich auch noch Duncan Lawrence. Ah. Das heißt, es waren sozusagen drei ESC-Künstler da. Und das fand ich dann schon mal nicht so eine schlechte Quote und habe mich dann wieder akkreditiert und auch Kamera mitgenommen. Also auch mit Fotoakkreditierung dann. Und dann war es aber lange nicht so geil wie vor 2 Jahren. Also mein erstes großes Problem war, dass ich tatsächlich Ilse de Lange verpasst habe, die als allererstes aufgetreten ist auf der Hauptbühne, hat so eine Art Akustikset am Anfang gespielt, weil sie danach mit anderen Bands noch auf der Bühne stand, Autogrammstunde gegeben, als Initiatorin überall rumgelaufen. Deswegen hat sie das sozusagen eröffnet, dieses Festival. Ja. Und ich hatte geguckt, ich hab in einem Hotel gewohnt, das war so eine Viertelstunde mit dem Auto weg. Dachte, ja, ich peile irgendwie an, dass ich so 20 Minuten vor Einlass da bin und kann noch mein Presseding holen und da irgendwie in Ruhe die Lage peilen. Und dann stand ich erstmal eine Stunde, bis ich auf diesen Parkplatz kam. Und natürlich nicht nur ich, sondern alle anderen auch. Obwohl jetzt gar nicht so viele, vergleichsweise würde ich jetzt mal behaupten, mit dem Auto dahin sind, weil natürlich der Holländer an sich gerne mit dem Fahrrad zu sowas fährt. Die Fahrradfahrer hatten aber auch das Problem, dass sie an dieser engen Autoschlange kaum vorbeifahren. Das heißt, es wurde einfach jeder aufgehalten auf diesem Weg zu diesem Festival. Hat ewig gedauert, bis ich dann am Einlass war. Hat halt Ilse schon gespielt, das habe ich dann draußen gehört. Und dann war halt die Schlange zu, normal dann an diesem Akkreditierungsbüro holst du dann halt deine Arbeitskarte ab. Und das war dummerweise zusammengelegt mit Gästeliste oder Leute mit Gästeticket. Von denen es ganz viele gab und die dann alle in dieser Schlange standen. Und stand ich eine halbe Stunde in dieser Schlange, weil da irgendwie nur die waren mit 3 Menschen da drin, hatten aber nur einen Schalter offen und haben dann zu dritt ganz langsam jeden einzeln abgearbeitet. Ja. Yeah. Was mich schon so ein bisschen fuchtelig gemacht hat, weil es 2017 halt einfach überhaupt nicht war. Da ist man locker auf diesen Parkplatz gekommen, zack, die Karte abgeholt und drin. Und damit habe ich einfach wieder kalkuliert und diesmal war es ausverkauft und ja, fühlte sich dann auch so an. Also ich habe Ilse komplett verpasst. Duncan Lawrence hat als zweites gespielt, dann im Zelt, also auf einer anderen Bühne. Mhm. Und da bin ich dann wirklich mehr oder weniger reingesprintet, als ich endlich meine Arbeitskarte, meinen Fotopass hatte. Und bin quasi zu seinem ersten Song da reingesprintet, direkt in den Fotograben durch und habe das dann irgendwie noch geschafft, ihn da erst zu fotografieren und mir das dann auch komplett noch anzugucken. Aber das war schon ein bisschen stressig alles. Aber Dovi Bob hast du dann noch sehen können? Den habe ich später komplett gesehen, ja. Mhm. Aber ich muss trotzdem sagen, dass Duncan Lawrence natürlich so das Highlight dann auch war. Also den wirklich mal zu sehen mit mehr als einem Song. Das ist ja schon mal das erste bei den ESC-Künstlern, was so. Ach, der hat dann auch, der hat dann auch noch andere Sachen dann auch noch gesungen. Jetzt nicht nur sein Arcade oder so. Das, normales Festival-Set gespielt. Der hat eine Dreiviertelstunde gespielt. Oh, schön. Und das ist ja dann wirklich mal schön zu sehen. Und es ist ja auch gerade für mich, wenn du ja am Anfang gefragt hast, so wie verhält sich das jemand, der eigentlich über andere Musik schreibt, eher dann so zum ESC. Das ist jemand, der mir einfach in so einem Festival-Kontext auch total gut gefällt. Der passt da super rein. Den kannst du auf so eine Bühne stellen, der füllt ihn eine Dreiviertelstunde aus. Hat dann halt am Ende diesen einen großen Hit, den alle abfeiern, der auch wirklich wieder stark gesungen war. Ich bin immer noch der Meinung, er wäre noch besser gewesen, wenn er ihn in Tel Aviv auch stehend gesungen hätte. Das hat er halt auf dem Festival dann gemacht. Ja. Das war wirklich stark. Also das hat mich auch so innerlich einfach richtig gefreut. So, okay, da hat jetzt jemand diesen Wettbewerb gewonnen, der auch einfach richtig gut ist. Und bei dem ich mich auch super freue auf das Debütalbum, weil er da einfach Songs gespielt hat, die ich auch sehr spannend fand. Und einfach auch eine gute Ausstrahlung auf der Bühne mit seiner Band und so. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Ja, das ist ja diese drei Namen, die du da ja auch nennst, so Ilse de Lange und Duncan Lawrence und Dauvi Bob. Das ist ja auch so in den letzten Jahren, dass die Niederlande da auch sehr viel mit Qualität ja auch gepunktet haben. Also, wie du schon sagst, da sind halt, weil ich hatte mich das tatsächlich neulich auch mal gefragt bei Duncan, weil der ist jetzt unter anderem im Dezember auch in Hamburg irgendwie auf einem Konzert. Ja, der spielt eine Clubtour, ne? Ja, und da habe ich auch so gedacht, na, hat der denn schon Repertoire? Also neulich konnte man lesen bei Twitter, er sei jetzt irgendwo in einem Studio. Also er nimmt wohl auch gerade wohl irgendwie auch ein Album oder neue Single oder so irgendwie auf, keine Ahnung. Das schrieb er dann nicht, war dann mehr so geheimnisvoll. Aber da hat man dann, glaube ich, schon das Gefühl, doch, der kann dann tatsächlich auch so ein Konzert irgendwie auch spielen. Und das sind jetzt nicht so Eintagsfliegen, ne? Die dann so mal so gehypt werden auf so einem ESC und dann ist wieder Schluss halt, ne? Also das kann ich mir, und auch ich habe jetzt auch vor Tagen gerade noch mal dieses neue Album von Ilse de Lange auch mal gehört, dieses super. Gravel and Dust. Also ich bin ja sowieso eh so ein, also ohne dass ich da jetzt da die vielen Namen irgendwie, ich bin ja sowieso so ein heimlicher Country-Fan so ein bisschen, weil ich mag das gerne so mit Steel-Gitarre oder es ist halt alles sehr, sehr bodenständige Musik. Ja, auch. Ich mag das auch total. Deswegen, ja? Ganze Festival ist ja darauf ausgerichtet. Ah ja, okay. Lohnt sich vielleicht mal hinzufahren. Weil Ilse die ja so zusammenstellt. Ich finde, bei dem, was du eben gesagt hast, man muss Duncan aber so ein bisschen da rausnehmen, wenn du sagst, diese drei. Weil Duncan ist ja tatsächlich richtig ein Newcomer. Also Arcade war jetzt wirklich so auch seine erste richtige Single und so nach diesem ganzen Castingshow-Kram, den er gemacht hat. Ilse war ja deutlich vorher schon in Holland bekannt. Also die habe ich schon auf dem Festival in Holland gesehen, schon Jahre bevor sie mit den Common Linnets dann beim ESC aufgetreten ist. Ja. Da hat sie schon so einen mittelguten Slot gespielt. Also da kannten sie auch da schon alle und so. Und es gibt ja auch schon endlos viele Alben von ihr, auch aus der Zeit davor, so gerade Solo-Zeug. Und Dauwe Bob war, glaube ich, auch jetzt kein ganz neuer, als sie ihn zum ESC geschickt haben. Was bei Duncan jetzt ja doch so war. Aber ich glaube, dass er den ähnlichen Weg gehen kann, auf jeden Fall. Da hatte ich einen sehr guten Eindruck jetzt. Ja, weil der ja immer auf dem Punkt ist, ne? Also, und ja, das kann total, ich mir mit anderen Songs bei ihm auch gut vorstellen. Und ich glaube, das ist so ein Typ, der hat noch sehr viel kreatives Potenzial in sich. Und das wird, glaube ich, die nächsten Jahre auch noch voll ausgespielt, glaube ich. Also das wird, glaube ich, schon noch eine gute Sache. Ja. Ja, es gibt ja Leute, die sind auf dem Punkt, aber die sind dabei irgendwie langweilig oder so. Aber das ist er halt gerade nicht, weil du eben auch auf der Bühne diesen Spaß dann auch anmerkst und diese Interaktion mit der Band oder so. Also das, da glaube ich auch, der wird noch viel rausbringen, noch viel unterwegs sein mit Musik. Und das hoffe ich natürlich auch. Also, ja, er macht ja alle immer, Anlagen dafür. Er macht ja immer so ein bisschen so den Eindruck, auch jetzt, wo er dann ja jetzt der amtierende Sieger irgendwie halt ist. Und er macht immer so ein bisschen so den Eindruck, ach, irgendwie so wichtig ist ihm das auch alles nicht. Ihm geht es dann auch mehr so um die Kunst und so weiter. Und ja, macht ihr mal euren Rummel und so. Und es ist irgendwie, es kommt so sympathisch rüber. So, also das, was man so als Betrachter von außen irgendwie halt auch so sehen kann. Nein, aber wie gesagt, auch dieses neue Album da von Ilse Lange, ich habe es jetzt, glaube ich, zweimal irgendwie durchgehört und schöne, langsame Sachen, dann auch wieder schnellere Geschichten. Also lohnt sich Gravel and Dust. Ja, ja. Also, ja, ich habe es auch schon gehört. Ich liebe das auch total. Ja, das ist das lohnt sich. Und Dovey Bob ist ja, also mich hat es immer so ein bisschen an so Sachen von Paul McCartney irgendwie halt so erinnert, was er so macht so. Aber irgendwie, ja, auch auf eine gute Art. Ich weiß nicht, wie er da auf dem Festival, wie war er da so? Ja, er hatte so ein paar Handicaps. Sie haben ihn erstmal auf die Bühne getragen. Also er ist auf die Bühne gehumpelt, weil er einen dick verbundenen Fuß hatte. Oh. Bin gar nicht ganz verstanden, was da passiert ist. Ich glaube, er hat so ein bisschen angedeutet, auf Holländisch dann. Aber er musste sozusagen das Konzert dann im Sitzen absolvieren. Er saß irgendwie auf so einem Stuhl und hatte seinen Fuß. Das habe ich auf einem Bild dann festgehalten. Da sieht man seinen Fuß so im Vordergrund. Den hatte er auf so einem Strohballen abgelegt nach vorne. Und das war, da der Fotograben sehr weit unten war, hatte ich dann diese Perspektive, dass ich quasi seinen Fuß im Vordergrund habe. Ja. Und ja, so saß er dann da. Und im Vergleich zu dem Auftritt von vor 2 Jahren, wo er halt da rumgelaufen ist mit seiner Gitarre und so, fehlte dann halt so ein bisschen so der Schmiss, fand ich. Und dann hatte er noch das Problem, also er hat eine Stunde gespielt, ich habe ihn eine Dreiviertelstunde gesehen, weil die Wege dann sehr weit waren und das Festival war auch hoffnungslos überfüllt, ausverkauft und Schlangen an jeder Wurstbude und in die kleinste Location kam ich überhaupt nicht rein, weil da hätte man ewig vorher da sein müssen, um da irgendwie einen Platz in dieser Scheune zu kriegen, um was zu sehen. Habe ich, glaube ich, auch ein paar richtig gute Songwriter verpasst, einfach weil es viel zu voll war. Aber ich musste halt wieder auf die andere Seite zum Zelt, um da wieder ein paar Bilder zu machen. Das heißt, ich habe so 3/4 von seinem Auftritt gesehen. Und in der Zeit ist auch 2-mal komplett die Technik zusammengekracht. Hm. Okay. Also es hatte zwischendurch mal stärker geregnet. Kann sein, dass es damit irgendwie zusammenhing. Da ist ihm einfach 2-mal war komplett der Saft weg. Okay. Da kann er natürlich nichts für, aber es ist schon ein bisschen blöd dann auf so einem Festival. Wenn du auf einmal nichts mehr hörst und der Drummer versucht so zu spielen, dass die Leute es noch mitkriegen und irgendwie dabei bleiben, bis es wieder geht. Mhm. Ging dann auch jedes Mal wieder, aber das war noch so ein Downer dazu. Ja, aber sonst, der macht halt so sympathische Country-Musik auf. Mhm, und den ESC-Hit habe ich zum Glück auch noch mitbekommen. Den hat er dann nicht ganz am Ende gespielt. Und also der ist ja auch einfach ein witziger, sympathischer Typ auch. Und das bringt er ja auch auf die Bühne. Ja, also wie gesagt, der hat mich damals auch tatsächlich auch überzeugt. Das war eine gute. Also dieses mit dem, dass er da noch so 3 Sekunden Pause dann gemacht hat, so fand ich jetzt nicht so notwendig. Das hat jetzt irgendwie, ja, also. Ja, das war halt kein, das war kein Gewinnersong, aber das war einer, von dem du sagen kannst, ja, das war jetzt ein guter, sympathischer Auftritt. Ja, ja, ja. Ein gutes Lied und dass sie auf einem guten Weg waren, hat man da auch schon gesehen. Und in den Niederlanden ist das auch immer noch recht bekannt. Und deswegen hat er auch einigermaßen spät gespielt auf dem Festival. Mhm. Aber hat sich hoffentlich trotzdem gelohnt. Also ich habe ja gesehen bei Instagram, hast ja auch noch ein paar Fotos da auch noch gepostet bei den Bleistiftrockern. Wenn ich schon den Fotopass habe, dann versuche ich natürlich auch so gut es geht Bilder zu machen. Mhm. Mhm. Habe ich dann auch wenn ich mir dann einige Acts so zwischendurch mal geschenkt habe, weil ich hatte dann auch es gab keine Arbeitsplätze, keine Pressearbeitsplätze. Mhm. Einfach, weil es nur ein eintägiges Festival ist, haben die gesagt, lohnt sich nicht, das aufzubauen. Und so, da bin ich irgendwie zwischendurch, als es dann auch mal geschüttet hat, gesagt, komm, ich hock mich mal in mein Auto und sortiere ein bisschen Bilder oder so, weil ich dann auch keine Lust mehr hatte auf diesem überfüllten Gelände. Das war wirklich nicht schön. Ja, also ich war ein bisschen enttäuscht insgesamt von dem Festival, aber muss dann doch sagen, dass Duncan Lawrence dann doch eher der Lichtblick war. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass der zukünftig auf Festivals so einen frühen Slot hat. Also der gehört natürlich dann, sobald der irgendwie mal ein Album draußen hat, wird der deutlich später und nicht mehr auf der zweitgrößten Bühne spielen, sondern auf der größten. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass so kurz bevor der ESC losgeht, dass er da vielleicht dann irgendwie mit einem neuen Album vielleicht rauskommt. Ne? Sowas wäre vielleicht denkbar, ne? Dass da noch mal den so passiert es ja eigentlich meistens, ja. Die Marketingrutsche da noch mal dann irgendwie da auch nutzt, um da noch mal das neue Album. Ja, also aber da habe ich tatsächlich jetzt schon hohe Erwartungen. Ja, auf jeden Fall, klar, weil das natürlich irgendwie auch so ein Knaller war, der ja auch schon im Vorfeld schon als großer Favorit gehypt war. Und klar, das ist natürlich jetzt eine hohe Klippe irgendwie, die da muss er jetzt wirklich noch was draufsetzen. Ja, werden wir sehen, ob er das hinkriegt, wobei ich das eigentlich schon vermute, dass da was Gutes irgendwie kommt. Aber ich bin immer noch ein bisschen angepisst, dass ich Ilse nicht gesehen habe, obwohl ich es eigentlich so angepeilt hat, dass es locker hätte klappen müssen. Mm. Naja, wenn sie da auch dann so die Organisatorin und so weiter ist, dann hat sie vielleicht, hat das wahrscheinlich auch so organisatorische Gründe gehabt, damit sie dann hinterher nach hinten raus dann ihre Sachen da machen kann. Ja, klar, die hatte ja auch beim ersten Mal, hatte sie, glaube ich, mit den Common Linnets ganz am Ende gespielt. War die sozusagen der krönende Abschluss, nachdem sie aber auch schon den ganzen Tag auf dem Festival rumgelaufen ist und alles gemacht hat und so. Mhm. Und letztes Jahr war ich nicht da, aber da hat sie, glaube ich, auch solo gespielt, aber ganz normal auch irgendwann abends. Und da haben sie es jetzt dann irgendwie umgedreht. Das war vielleicht dann auch der Grund, dass alle irgendwie zu der gleichen Zeit kamen. Mhm. Wie auch immer, jedenfalls haben sie es organisatorisch dann doch ziemlich verkackt. Mhm. Schade drum. Na gut. Ja, aber auch wieder ein Festival mit schönem ESC-Rückhalt. Das ist ja dann auch ganz, ganz schön. Ja. Ja. Dann gehen wir noch mal nach Deutschland. Oh je. Nach Deutschland und zum ESC. Wir wissen ja eigentlich im Moment ja gar nichts. Es hat ja in den letzten 2 Jahren, hat man ja die ganze Geschichte mit der Songfindung in Deutschland. Die Suche des Songs, da hat man vor 2 Jahren damit begonnen, so eine Art Panel zu installieren, eine sogenannte Eurovision Jury, die sozusagen den Fernsehgeschmack des internationalen Publikums beim ESC ein bisschen abbilden soll. Da hat es jetzt zweimal so ein Panel gegeben. Und dann gab es einen Vorentscheid, dann haben dann sozusagen zu einem Drittel dieses Panel mitentschieden, das Publikum, die Fernsehzuschauer, die dann per Telefon oder per SMS irgendwie mit abgestimmt haben, und so eine internationale Jury aus Leuten, die schon mal irgendwie beim ESC angetreten waren oder Komponisten sind oder wie auch immer. Und und im Moment ist so ein bisschen still ruht der See, ne? Und es hat jetzt einen Artikel gegeben bei ESC Kompakt. Die haben letzten Freitag am 6.9. davon geredet, ja, sie hätten Informationen darüber, dass sie jetzt ihnen Mails vorliegen würden von ehemaligen Panel-Teilnehmern, denen jetzt die Teilnahme für das kommende Panel irgendwie abgesagt wurde. Aber man weiß jetzt im Moment auch überhaupt nicht, wird es ein Eurovision-Panel geben? Wird es überhaupt irgendwie halt einen Vorentscheid geben? Und wir haben ja jetzt schon im Grunde gefühlt eigentlich schon fast Oktober, und eigentlich könnte man sich ja vielleicht schon mal vorstellen, dass jetzt irgendwie auch mal Informationen darüber kommen, wie es denn jetzt eigentlich so weitergeht. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie es dir geht, Sonja. Ich habe jetzt auch zum Beispiel noch gar nicht gehört, so Aufruf an Bands und Künstler, bewerbt euch oder so, ne? Das hat es irgendwie in meiner Wahrnehmung irgendwie auch noch nicht so gegeben, ne? Nee, ist mir auch nicht begegnet, also dass das zumindest irgendwie öffentlich geschehen ist. Das ist ja im letzten Jahr so passiert, dass sie eigentlich fast direkt nach dem Contest, nach dem guten Abschneiden von Michael Schulte gesagt haben, hier, wer Bock hat, nächstes Jahr meldet euch. Vielleicht wird das irgendwie auch weiter oder wieder irgendwie intern dann passieren und es gibt keinen öffentlichen Aufruf. Mhm. Keine Ahnung, also habe ich auch noch nichts dazu gehört. Ich bin ja eigentlich schon froh, dass wir überhaupt wissen, dass Deutschland wieder teilnehmen wird. Ja, genau. Das ist die einzige gesicherte Information, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, und die Kollegen von ESC Kompakt haben natürlich irgendwie gemutmaßt, wird es überhaupt einen Vorentscheid irgendwie geben? Also die Schweiz hat ja sozusagen auch mit der gleichen Firma, die auch in Deutschland dieses Panel zusammenstellt, zusammengearbeitet im letzten Jahr. Und hat dann letztendlich Luca Heni ausgesucht, haben das allerdings ohne Vorentscheid gemacht, sondern haben das sozusagen nachher hinter verschlossenen Türen gemacht. Und dann hieß es irgendwann, ja, Luca Heni wird das dann jetzt machen. Und ist ja damit auch sehr erfolgreich geworden. Und jetzt ist natürlich die Mutmaßung, werden die das vielleicht in Deutschland genauso machen, weil sie vermuten, damit sind sie irgendwie halt irgendwie erfolgreicher geworden. Aber es ist mal leider wieder so, dass man den Eindruck hat, ja, also scheinbar, weil man gar nichts hört, brennt, glaube ich, gerade im Moment wieder beim NDR oder bei der ARD irgendwie wieder gerade die Hütte, weil man nicht weiß, wie es eigentlich nächstes Jahr irgendwie weitergehen soll. Angeblich hat ja Herr Schreiber noch diesen super Trooper Song in der Schublade. Sind wir mal gespannt. Aber sonst so richtig weiß man irgendwie noch gar nichts, ne? Nee, und das irgendwie finde ich es auch so schade, dass man dann, dass man es irgendwie schon wieder versäumt, irgendwie mal ein bisschen was zu etablieren. Mhm. Ich finde, man hätte dieses Konzept, was man jetzt 2 Jahre gemacht hat, jetzt auch nicht sofort über den Haufen werfen sollen. Also ich finde, du kannst trotzdem, okay, Schulte überdurchschnittlich gut abgeschnitten, Sisters unterdurchschnittlich. Das kann dir beides passieren. So Ausreißer wirst du immer haben. Mhm. So Ausreißer hat jedes Land, vielleicht mal, weiß nicht, von Schweden abgesehen, selbst wenn die haben die Ausreißer eher bei den Publikumsstimmen inzwischen, aber die musst du mit einkalkulieren und deswegen danach immer gleich alles umzuschmeißen. Ich meine, man hätte auch nach den Sisters sagen können, ja, jetzt suchen wir halt nächstes Jahr wieder und dann wird's besser und hier, bewerbt euch. Also ich finde das dann gleich so, dann gleich wieder so, ah, wir machen nichts, wir ziehen uns zurück und so, das finde ich schade. Ja. Und jetzt auch, wie du schon sagst, man, natürlich kann man sagen, wir können es machen wie die Schweiz, weil die sind damit total gut gefahren letztes Jahr. Das kann genauso ein Ausreißer sein. Das ist ja keine Garantie, dass es für dich dann jetzt auch so läuft. Nur weil es jetzt ein Künstler war, den sie da gefunden und intern ausgewählt haben. Also das ist ja tatsächlich dieses, bleib doch mal irgendwie so ein bisschen bei einem Konzept. Es hat ja auch schon gezeigt, dass es funktionieren kann. Und es wird einfach nicht in jedem Jahr funktionieren. Das geht überhaupt nicht. Deswegen stört mich das jetzt so ein bisschen, dass sie da uns natürlich im Unklaren lassen. Das nervt natürlich noch zusätzlich, weil wir gerne einfach wissen würden, was jetzt passiert. Mhm. Aber ich finde es einfach schade, dass dann so alles gleich wieder so komplett deutsch so auf den Prüfstand gestellt wird. Also kannst du nicht weitergehen und so. Weiß nicht. Glaub da mal mehr dran. Glaub auch mal mehr dran, dass man da wirklich noch mal einen guten Künstler finden kann. Wenn du da wieder einen Michael Schulte findest, dann geht's wieder durch die Decke nächstes Jahr. Ja, und wenn man so ein bisschen bei so einem Konzept bleibt, von einem Vorentscheid zum Beispiel, man kann ja auch so eine gewisse Tradition auch mal so ein bisschen etablieren, ne? Also so wie das in anderen Ländern irgendwie halt ist, die haben schon so ein festes Konzept und sind dann auch mal erfolgreicher und mal nicht. Aber man weiß dann eigentlich schon, wenn es heißt, ja, in Deutschland ist wieder dann und dann Vorentscheid, dann weiß man so ungefähr, was einen dann so erwartet. Und da das aber jedes Jahr irgendwie anders ist, also ich meine auch schon allein der Titel, mal heißt es Song, mal heißt es Lied für, keine Ahnung, mal Lied für Israel, mal Lied für Lissabon oder also das schwankt ja auch. Also kein Mensch weiß ja genau, wie das Ding eigentlich dann immer aktuell gerade heißt. Und das ist natürlich irgendwie, demnach scheinen den Kollegen von ESC Kompakt da jetzt auch keine näheren Informationen darüber zu sein. Und dann müssen wir das wahrscheinlich irgendwie erstmal ein bisschen vertagen. Also irgendeine, wir werden ja nachher nach dem Vorentscheid sicherlich dann auch wieder eine Spezialfolge irgendwie machen. Aber bis dahin brauchen wir noch mal ein bisschen mehr Informationen irgendwie. Ja, übrigens, gestern war Vorentscheid. Ja. Ach ja, hast du das gesehen? Nö, habe ich das nicht gemacht. Lohnt sich ja eh nicht. Lief auch nur im Internet, wusste auch vorher. Ja, genau. Also lineares Fernsehen ist ja sowieso überbewertet, also das machen wir gar nicht mehr. Oh, wir haben vergessen, die Pressemeldung rauszuschicken, sehe ich gerade. Naja. Ja, also wir halten das mal im Auge, aber wie gesagt, man weiß im Moment jetzt auch nicht so wahnsinnig viel darüber. Ja, schade. Ich wünsche mir da auch so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Natürlich haben sie nicht viel, worauf sie das so bauen können, aber zu sagen, ja, Mann, wir haben halt schon mal Michael Schulte gefunden. Warum finden wir nicht wieder einen? Ja, wie du schon sagst, also man kann A nicht immer gewinnen. Also das ist halt ja, man kann immer so sagen, so, wir haben ja eigentlich insgesamt in den 60 Jahren eigentlich eine ganz gute Statistik, aber da wir ja auch schon seit 1956 als Deutschland irgendwie so dabei sind, muss man dann auch immer so sagen, ja, dann ganz früher waren, selbst in den 80er Jahren waren es ja teilweise auch nur so ESCs, so, wo vielleicht nur 13 Teilnehmerländer teilgenommen haben. Da war natürlich die Wahrscheinlichkeit mal irgendwie, wir waren ja ganz oft so Zweiter und Dritter und so. Das ist eben heute, wo es weit über 40 oder speziell, wir sind ja im Finale gleich gesetzt, bei 26 Teilnehmern ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering, dass wir immer ganz vorne irgendwie halt mitspielen. Also mal ganz abgesehen. Gerade wenn die Schlechten halt schon rausgesiebt sind, ne? Ja, und eben halt auch abgesehen vielleicht so von der Qualität der Darbietung, das war ja so dieses Jahr auch mehr als ausbaufähig. Also so ein Rumprobieren noch vor Ort irgendwie, das ist natürlich auch keine gute Idee. Da muss natürlich auch sehr viele Monate vorher irgendwie dann auch die Entscheidung getroffen werden. Und nicht ja, aber erst. Auch das gehört bei mir auch dazu, wenn ich sage Selbstbewusstsein. Dass du da hinkommst und sagst, bam, das ist jetzt hier unser Beitrag. Ja, genau. Also auch so, also das ist auch, glaube ich, keine gute Idee, noch vor Ort irgendwie und diese beiden großen Einzelproben irgendwie halt zu nutzen, um dann zu gucken, was machen wir eigentlich dann auf der LED-Wand und was bespielen wir da und kommen die sich jetzt entgegen, sitzen sie auf dem Kreisteller oder so. Das sind Entscheidungen, die müssen irgendwann im Winter davor irgendwie passieren. Also na, das ist schon irgendwie so ein bisschen, ja, aber das ist auch eine Diskussion, die wir auch jedes Jahr führen. Das ist dann irgendwie, und dann beschäftigen wir uns dann mal mit den Realitäten, wenn wir genau wissen, wie es dann in Deutschland irgendwie halt auch irgendwie so weitergeht, ne? Ja, ich habe jetzt auch eher Wünsche formuliert. Ja, das ist irgendwie. Wir haben auf unserer Seite escgreenroom.de auch wieder zum einen zum Thema Vorentscheid natürlich auch wieder eine Seite, wo wir nachher so ab Januar, also im Dezember geht es ja meistens mit Albanien los, mit dem Festival I Kongis, wo dann sozusagen, das ist ja so wie so eine Art Sanremo-Festival, damit fängt sozusagen die Vorentscheidssaison irgendwie halt an. Und da man nicht immer unbedingt über Satellitenfernsehen oder so verfügt, stellen wir da auch die einzelnen Livestreams auch zur Verfügung auf unserer Seite escgreenroom.de. Auf der Schaltfläche ESC Live kann man dann sozusagen dort die Livestreams auch schon mal einsehen. Und da haben wir auch schon mal so die ersten Termine. Da ist zum einen, vorweg geht noch mal der Junior Eurovision am 24. November. Der wird dieses Mal in Gliwice sein, in Polen. Und da stellen wir euch das dann den auch noch mal zur Verfügung. Also den kann man natürlich auch überall anders irgendwie finden. Aber wir stellen das einfach mal für euch so zusammen, damit ihr da nicht im Internet dann an den Samstagabenden da irgendwie halt recherchieren müsst. Es soll dies Jahr in Tschechien zum Beispiel, am 25. Januar soll es sogar erstmals einen Vorentscheid auch geben. Die Norweger haben das jetzt ein bisschen ausgeweitet. Die hatten ja vorher auch immer nur ein Finale. Die machen jetzt, glaube ich, was sind das? 4 Halbfinals. Das geht ab 11. Januar geht das unter anderem los. Dann haben natürlich die Schweden auch wieder ihre Termine. Das geht das erste Mal am 1. Februar irgendwie los und endet dann am 7.3. mit dem Finale. Estland ist auch wieder dabei. Die machen ein Finale und dann auch 2 Halbfinale im Vorwege. Dänemark macht einen Vorentscheid am 7. März und es kommen sicherlich noch ein, ach ja genau, und am 8. Februar wird auch wieder Australien einen Vorentscheid machen. Am 8. Februar ist insofern ganz gut zu gucken, weil durch die Zeitverschiebung wird der wahrscheinlich wieder so zwischen 10 und 11 Uhr am Vormittag dann beginnen und dauert dann irgendwie auch so 2 oder 3 Stunden und war letztes Mal ganz unterhaltsam. Also das kann man ganz gut machen. Wir aktualisieren diese Liste auch noch mal, weil eben halt auch noch diverse Termine von den Vorentscheiden auch noch dazukommen. Und dann werden wir euch das auf der Seite dann auch so ein bisschen zur Verfügung stellen. Was haben wir noch auf dem Zettel? Wir haben noch auf dem Zettel, dass wir uns sehr darüber freuen, dass das Eurovision in Konzert auch in diesem Jahr wieder in dieser Saison wieder stattfinden wird. Und zwar am 4. April in Amsterdam, am Stammplatz, an dem es jetzt auch die letzten Jahre war, in der AFAS Live Arena, das ist direkt neben dem Fußballstadion von Ajax. Also wie die letzten Jahre werde ich auch versuchen, da wieder hinzufahren. Du wahrscheinlich auch, wie ich dich kenne. Ja, ja. Tickets gibt es jetzt bisher noch nicht. Da warten wir noch auf die Infos, aber die werden sicher auch kommen. Ich hoffe, es wird auch wieder ein Presseevent geben, auf dem ich mich dann wieder austoben kann. Mhm. Also ich finde es grundsätzlich schön, dass es auf jeden Fall stattfindet. Ich hatte da so ein bisschen meine Zweifel, weil hätte jetzt Amsterdam den Zuschlag auch für den ESC bekommen. Weiß ich nicht, ob sie das dann noch so einen Monat vorher, ob sie es noch davor geschaltet hätten oder nicht. Jetzt ist es ja zumindest vom Ort her keine Kollision. Jetzt hat Amsterdam das kleine und Rotterdam das große Event. Wobei es würde sich ja auch nicht ausschließen, ne, wenn jetzt, wenn der ESC jetzt in Amsterdam gewesen wäre. Nein, weil, hätte passieren können, aber man weiß ja nicht so genau, ob wenn die dann sagen, unser Orga-Team ist jetzt da so mit drin, dass es das nicht auch noch stemmen kann, so, hätte ja, passieren, das kann sein. Hätte ja passieren können. Weiß ja nicht. Ja. Ja, ich finde es auch klasse, weil letztes Mal war, also letztes Mal war es ein bisschen nicht so toll, weil die Technik mitunter irgendwie so ein bisschen in die Grätsche gegangen ist. Das haben wir gedacht, ne? Und dann haben wir die alle beim ESC gehört und haben gemerkt, es war einigen, gar nicht immer die Technik. Ja, bei einigen ja, bei anderen so, so irgendwie, also das. Ja, aber stimmt schon. Und es waren nicht ganz so viele da, ich glaube 28 von den 2 oder 43. Ja. Und im letzten Jahr waren nahezu alle da. Also da war zumindest schon alle Favoriten. Ne? Ja. Also da konnte man sich dann schon tatsächlich auch wirklich ein gutes Bild irgendwie halt machen. Und das ist, ja, aber es ist eine super kurzweilige Veranstaltung. Das macht echt Spaß. Und da habe ich mir tatsächlich auch schon überlegt, ob ich da nicht tatsächlich schon mal einen kleinen Abstecher nach dem Konzert am Samstag, den 4., noch mal einen kleinen Abstecher, eine Tagestour schon mal nach Rotterdam irgendwie mache. Also, weil wir hatten das ja vorhin schon gerade gesagt, es ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Und das könnte man tatsächlich auch noch mal schon mal ganz gut einrichten, um da sich schon mal ein Bild so von der Location vor Ort oder so irgendwie halt zu machen. Das kann man sich da tatsächlich noch mal irgendwie überlegen, dass man da vielleicht auch noch mal bisschen, auch so für Social Media oder so, euch dann vielleicht so ein bisschen was schon mal vorbereiten kann. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Also, aber ich freue mich da jedenfalls drauf. Ich glaube, die Karte kostet so irgendwie um die 50 Euro. Das ist eigentlich auch alles ganz moderat. Also insofern kann man das gut machen. Also wenn das jetzt nicht irgendwie mit irgendeinem, mit einer Podcast-Episode irgendwie zusammenfällt, dann werden wir euch da natürlich auch über Twitter und so weiter auch dann darüber informieren, wann es denn dann die Tickets geben soll. Also wir freuen uns jedenfalls drauf. Ich hätte noch, eine Sache habe ich noch auf der Liste. Ja. Ich habe was Lustiges gefunden. Oder ich habe es eigentlich gar nicht selber gefunden, aber es stellte sich dann raus, huch, da ist ja was mit ESC-Bezug. Und zwar war ich vor ein paar Wochen bei einer Freundin in Bochum, die mir schon so seit eigentlich fast einem Jahr gesagt hat, Mann, wenn du mal wieder hier bist, ich habe hier so eine DVD, die habe ich irgendwo im Laden gefunden. Das ist über so eine schwedische Boygroup. Also so eine gealterte Boygroup aus den 90ern, die sich wieder zusammentut. Die will irgendwie, das schreit so nach dir, das will ich mit dir gucken, hat sie halt gesagt. Schreit nach dir. Ja, das wäre so ein Thema für mich. Also okay, und ich fand, ja, klingt irgendwie witzig, habe ich Bock drauf. Und dann war ich bei ihr, wir haben zusammen Fußball geguckt und unsere beiden Mannschaften waren so scheiße in dem Spiel, dass wir auch völlig schlecht gelaunt danach waren und überlegt so, ja, was machen wir jetzt noch mit dem angebrochenen Abend? Dann war so, ja, ich habe doch noch diese Serie, die wir zusammen gucken wollten. Und dann haben wir diese DVD uns geschnappt und reingelegt und dann ist mir aufgefallen so, oh, erstmal im, ich glaube im ersten Trailer war schon Christa Björkmann zu sehen. Mhm. Ich dachte so, Moment mal, den kenne ich doch, das ist ja hier vom ESC. Dann habe ich schon mal außen drauf geguckt und habe gesehen, okay, da spielt das Melodiefestival eine Rolle. Und dann haben wir es tatsächlich auch in einem Rutsch durchgeguckt. Also die Serie heißt Boy Machine. Ja. Also wie der Junge und die Maschine in zwei Worten. Und gibt eine Staffel mit 8 Episoden, die sind alle so gut 20 Minuten lang. Das konnte man also dann noch so in einem Rutsch dann gucken, sowieso schlecht drauf war und nicht schlafen konnte. Und es ist grundsätzlich erstmal so eine Boygroup aus den 90ern, die in der heutigen Zeit, also 2015 ist das Ding rausgekommen, versucht wieder Fuß zu fassen, alleine schaffen sie es nicht, jeder hat irgendwie was anderes, der eine macht noch ein bisschen Solo, der andere ist längst irgendwie Familienvater und so Zeug, schließen sich dann wieder zusammen und ja, versuchen dann Single aufzunehmen und so und kriegen dann irgendwann das Angebot, beim Melodiefestival mitzumachen. Ah, okay. Und da bin ich dann natürlich auch hellhörig geworden, so, aha, Melodiefestival, guck mal an. Dann sitzen sie irgendwann bei Christa Björkmann im Büro, der tatsächlich sich selber spielt, also okay, den Produzenten von dem ganzen Ding. Und der sie dann so zum Idioten-Act macht und ihnen so versucht, das zu verklickern, ohne es so direkt zu sagen. Also sagt dann, ja, ich habe hier so einen Song, den hat Thomas Gesson geschrieben. der ist für euch auf den Leib und der ist dann so, der klingt dann so spanisch und die müssen dann so spanische Kostüme tragen und das singen und alles. Und das Witzige ist, im Abspann habe ich dann gesehen, der Song ist halt wirklich von Thomas Gesson. Ja. Also ist jetzt nicht so nachgemacht, sondern der hat den wirklich geschrieben. Was ich schon mal fantastisch fand, ja. Und dann legt Christa Björkmann auch noch so den Ordner weg, auf dem irgendwie, wie heißt das Wort auf Schwedisch, irgendwie Knassquoten oder so, also so die Idiotenquote, so nein, nein, ihr seid doch nicht die für die Idiotenquote, und schiebt dann so den Ordner weg und so. Und tatsächlich treten sie dann da auch an, jetzt natürlich nehme ich da nicht die Pointe vorweg, aber sie sind so in so einem Zweikampf mit so einem ganz angesagten, hippen Jungs-Duo, so zwei ganz junge Kerle, die total angesagt sind auf Social Media und so, und dann steuert es auf diesen Zweikampf hin bei einem, wenn ich das richtig verstanden habe, Melodiefestival bei irgendeinem Vorausscheid, also irgendeinem Halbfinale oder so. Mhm. Und das fand ich eigentlich total charmant. Eine Sache hat mich richtig gestört, und zwar, dass sie in der deutschen Übersetzung des Melodiefestivals komplett die ganze Zeit Eurovision Song Contest genannt haben. Aha, okay. Also es gibt diese Szene bei Christa Björkmann im Büro, wo er sagt, ja, ihr seid jetzt hier für den Eurovision Song Contest oder wie wir den nennen, ESC. Mhm. Und da habe ich mir mal irgendwie, es gibt so einzelne kleine Clips, es gibt die leider nicht komplett, aber einzelne kleine Clips auf YouTube, da habe ich mir den Original angeguckt. Und auf Schwedisch sagt er da halt dann sinngemäß übersetzt, ja, wir sind hier beim Melodiefestival, wir nennen es nur das Melo. Mhm, ja. Das ist ja eine völlig falsche Übersetzung. Ja, das ist es auch. Suggeriert dir ja was Falsches. Ja. Das ist dann leider so im Deutschen ein bisschen verloren gegangen. Ansonsten ist das aber, auch wenn natürlich der ESC nicht im Vordergrund steht, aber durch diese Rollen dann auch, und finde ich das sehr charmant. Und der Song klingt halt auch nach Thomas Gesson, und das ist das Witzige daran, ja. Also den muss ich dir mal irgendwie schicken, vielleicht können wir den auch in die Shownotes packen. Ja, gerne. Mhm. Wenn es den irgendwie, ich glaube, bei Spotify gibt es den auf jeden Fall. Mal schauen, ob es auch einen YouTube-Clip dazu gibt. Mhm. Das war dann witzig, weil ich hatte davon ehrlich gesagt noch nie gehört. Und das Ding kam raus 2015, also auch im Siegerjahr sozusagen von Schweden, kam irgendwann im Herbst raus, also nachdem Måns Zelmerlöw gewonnen hatte. Mhm. Es ist an mir vorbeigegangen, und ich hatte ja auch auf Twitter mal so rund gefragt, habe da keine Antwort bekommen. Also niemand, der gesagt hat, ja, kenne ich auch, habe ich auch gesehen. Weiß nicht, warum das so war mir jetzt auch nicht bekannt. Und das ist eine schwedische Serie, oder ist das irgendwie genau. Ist eine Schweden, okay. Ja. die Schweden haben aber auch, was diese Sachen angeht, auch eigentlich auch einen ganz coolen Humor, ne? Die können da auch ganz gut so über sich lachen, auch wenn sie dann jetzt so ja, den Song macht dann Thomas Gesson, der ist ja auch gefühlt, das ist ja so ein Komponist, der ja auch diesen Song von Lorraine ja auch komponiert hat, und der ist ja gefühlt irgendwie bei jedem zweiten Act vom Melodiefestivalen eigentlich immer so dabei, und das ist natürlich dann lustig, wenn man, und auch wenn Christa Björkmann da auch sich selber spielt, so ähnliche Sketche haben sie ja auch bei Melodiefestivalen ja auch dann öfter auch so, ne? Wo es dann so darum geht, ja, wie komme ich denn jetzt wohl ins Melodiefestivalen und so, ja. Ne? Und kann man sich jetzt nicht aus jedem Land vorstellen. Ja, und das ist schon, das so ungezwungen irgendwie dann so zu inszenieren, das ist schon nicht so ganz einfach. Und das können die Schweden ganz gut eigentlich, ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, guter Tipp. Also ich kenne das auch nicht. Muss jetzt gestehen, dass ich jetzt so kein großer Serienschauer bin und deswegen auch so diese Portale dort nicht habe, diese Streaming-Sachen. Ich glaube aber, als ich es mal so gegoogelt habe, dass es jetzt nicht bei Netflix oder so ist. Also es war jetzt tatsächlich auch eine DVD, die einfach die Freundin von mir, die irgendwo im Laden gefunden. Und hat gedacht, auch klingt interessant, nehme ich mal mit. Also bei Amazon kann man sicher irgendwie die DVD kaufen. Ob es das irgendwo zum Streamen gibt, I don't know. Scheinbar ist die auch einmal so 2017 oder so in Deutschland irgendwo auf, was weiß ich, Tele 5 oder so gelaufen. Aber da muss man ein bisschen kreativ sein. Das Problem in dort doch, Boy Machine, die komplette Staffel Blu-ray gibt es hier bei Amazon. Ja gut, Blu-ray oder DVD, aber jetzt halt nicht in diesen Streaming-Diensten. Nee, genau. Ich bin jetzt hier gerade mal bei Amazon. Also, da gibt es, glaube ich, dann hier auch den Song. Ja, also jedenfalls, das können wir dann auch noch mal in die Shownotes setzen. Also ist leichte Unterhaltung, aber wenn ich für die ganzen Crossover-Menschen, die uns ja jetzt zuhören, sagen darf, wenn euer Fußballverein mal Kacke gemacht hat, wenn die mal wirklich ein scheiß Spiel hingelegt haben und ihr richtig sauer seid, schraubt euch einfach so 2,5 Stunden, 3 Stunden Bäumaschine in den Kopf. Dann ist alles gut. Ja, cool. Ja, es sind aber, ich sehe hier gerade bei Amazon, es sind nur noch 2 auf Lager. Also dann sputet jetzt aber euch. Schnell. Wehe, die sind morgen immer noch auf Lager. Ja, genau. Dann haben wir so viel Werbung gemacht. Es ist natürlich sehr seichte Unterhaltung, das muss man noch dazu sagen. Aber es hat ein paar lustige Twists dann noch drin. Ja, das ist dann schon. Ja, aber wie gesagt, das ist vielleicht hier in Deutschland auch nicht so aufgekommen, weil ja, das Gros der deutschen Bevölkerung kann da auch so mit, wobei, wenn man es dann in Deutsch übersetzt und dann heißt es ja, beim Eurovision Song Contest kann man schon wieder überlegen, ach ja, das ist dann für die, die den Unterschied nicht so kennen und auch denen das nicht so auffallen würde. Insofern ist das dann ja schon wieder nachvollziehbar, ne? Ich war ja auch öfter, oder ich bin ja auch öfter mal in Schweden und jetzt so in Stockholm, das war ja dann einfach ein paar Monate, nachdem diese Serie rauskam, ist einem ja auch nichts davon begegnet. Ja, ja. Also jetzt auch nicht, dass da an jeder Litfaßsäule irgendwie was dazu war, kann ich mich auch nicht erinnern. Ja, dann habe ich noch irgendwie ganz kurz noch so einen Hinweis. Vielleicht ist es dann auch jetzt schon Tage vorbei, nachdem wir rausgekommen sind. Wir werden auf der digitalen Woche Kiel sein. Die Kollegen vom ESC-Schnack machen wieder einen Podcast-Tag im Rahmen der digitalen Woche Kiel. Am Samstag, den 14.09. Und wir werden mit den beiden auch eine Crossover-Folge aufnehmen. Wir können ja schon mal spoilern, also es wird wohl um Johnny Logan gehen. Johnny Logan ist ja eigentlich der erfolgreichste ESC-Teilnehmer und Komponist beim Eurovision Song Contest. Er hat zweimal als Sänger und einmal auch als Komponist irgendwie gewonnen, wobei Hold Me Now hat er ja auch selber geschrieben. Also hat er als Komponist sogar zweimal gewonnen und insgesamt dreimal. Das hat ihm bisher noch keiner nachgemacht. Und wahrscheinlich wird das auch nicht mehr so passieren, weil, wie gesagt, das haben wir ja eben schon mal gesagt, Thomas Gesson, ich glaube an dich. Ja, das könnte schon sein, aber ich glaube, so dreimal, das ist schon noch schwer zu erreichen. Oder Philipp Kirchhoff. Ja, richtig. Na, gucken wir mal. Vielleicht schafft er das ja noch. Weil die beiden sehe ich eher so in so einem Slum-Catching. Ding. Irgendwie so. Oder in so einem Wrestling-Ring oder weiß ich nicht. Ja, ich denke ja immer, ist der unehrliche Sohn von Herrn Mooshammer, ne? Das ist so. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, genau. Mit seiner Daisy irgendwie. Dann würde man. Mooshammer sind wir ja auch wieder im ESC-Kontext, ne? Ja, das stimmt. Das waren die richtig grauen Zeiten. Ja. Ja, das war aber so eine wilde Zeit, wo man dann so dachte, naja, es wird jetzt in Deutschland sowieso auch nichts mehr und jetzt machen wir dann einfach nur noch, hauen wir auf die Kacke, ne? Also das war dann so ein bisschen. Dann lieber Sisters. Dann lieber Sisters, ja genau. Ja, wie gesagt, da könnt ihr uns dann auch sehen oder später auch hören, dann auch beim ESC-Schnack, wenn wir diese Spezialfolge nochmal wieder aufnehmen, sind wir dann auch in der neuen Formation hier beim ESC Green Room dann auch zugange und ja, wir haben auch schon schöne Aufkleber produziert. Die wir dann nochmal so ein bisschen groß, aber ich habe gesagt, so 10x10 muss auch mal sein. Also insofern haben wir da auch noch ein bisschen was zu verteilen. Und, fragt uns nach den Dingern, also mich ab Samstag dann auch, weil du mir hoffentlich erstmal einen Stapel mitbringst. Ja, den bringe ich dir mit, genau. Genau. Aber ab dann immer fragen, wenn ihr welche wollt. Mhm. Und dann werden wir die verteilen. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen ein kleines Klassentreffen unter Podcastern, ist aber auch für Hörer gedacht. Und ihr könnt da gerne vorbeikommen. Wir werden das auch noch die Shownotes verlinken. Das ist beim KMTV in Kiel. Die Straße weiß ich jetzt im Moment gerade nicht genau. Werden wir euch da aber nochmal in die Shownotes setzen. Und da könnt ihr einfach vorbeikommen. Ist von 10 bis 18 Uhr. Das ist so ein bisschen Barcamp-mäßig mit einzelnen Workshops zu verschiedenen Themen von Podcasts, aber dann eben auch mit Live-Podcasting oder einfach man setzt sich mit Leuten irgendwo in die Ecke und klönt miteinander und ist so ein bisschen so schönes Netzwerken. Also lohnt sich. Ich war jetzt die letzten drei Male da auch schon vor Ort. Ist von hier aus nicht ganz so weit, aber nach Kiel sagen natürlich jetzt viele, oh, ist ja so weit in den Norden, aber sonst sind die Veranstaltungen ja auch immer mal so in Köln oder München oder so. Da müssen wir hier aus Norddeutschland ja dann auch immer sehr weit anreisen. Insofern ist das ja vielleicht auch mal so ein bisschen Gerechtigkeit. Aber ist lohnt Klönen sich. Ein norddeutscher Ausdruck? Klönen ist ein norddeutscher Ausdruck, ja. Was kennst bedeutet du das nicht? Der denn? Ich habe ein bisschen Angst. Klönen ist einfach miteinander, jetzt hätte ich beinahe gesagt, miteinander schnacken. Also miteinander sich unterhalten, also so ganz ungezwungen reden, also fast wie so. Das kann ich gar nicht. Fast so wie Kaffeeklatschmäßig oder so. Das ist eigentlich mit Klönen gemeint. Okay. Wieder was gelernt. Ich dachte, das wäre so entweder was Unanständiges oder irgendwas Gewalttätiges. Nein. Hier in Norddeutschland ist keiner gewalttätig. Das ist, dann klönen wir das erstmal aus, wer der bessere Podcast ist. Ja, genau. Ja, das werden wir mal gucken. Und insofern wird es dann auch ein bisschen so ein Gipfeltreffen der ESC-Podcasts aus Deutschland, muss man ja sagen. Wir haben ja in Österreich bis mittlerweile auch einen tollen Podcast, nämlich den Merci Cherie Podcast von Marco und Alkis, die jetzt in den letzten Folgen auch tolle Interviews gemacht haben auf der UNESCON. Das lohnt sich auch nochmal dort reinzuhören. Kann man sehr gut nachhören. Die waren alle super. Ja, der Schwede war ein bisschen zäh, aber sonst. Ja, das hat ja Marco selber gesagt. Also, das stimmte ja auch. Aus dem war ja nicht viel rauszukriegen. Der war nicht so ganz. Aber sonst muss ich sagen, waren die eigentlich alle sehr, sehr unterhaltsam und sehr interessant und so. Ja. Also, und Marco macht das ja auch immer sehr sympathisch. Insofern ist das auch hier mal der Gruß. Aber wie gesagt, das ist ja eher so, die haben ja mehr so den Schwerpunkt auf Österreich. Und auf Interviews vor allem. Und auch, auf, ne? Interviews. Sehr interviewlastig, was sehr schön ist, finde ich. Ja. Also auch da mal reinhören. Wir haben auch auf unserer Seite escgreenroom.de auch auf der Seite da auch so ein paar Links, wo ihr die einzelnen ESC-Blogs findet. Und da haben wir unter anderem auch die wichtigsten ESC-Podcasts, auch ESC Insight könnt ihr auch noch mal reinhören. Das ist ein englischsprachiger Podcast. Also die Welt des ESC ist sehr groß und sehr weit und man kann sich unendlich viel damit beschäftigen. Und das tun wir ja auch hier. Durchaus. Haben wir noch etwas, was wir jetzt vergessen haben, was wir noch besprechen sollten? Fällt dir noch was ein? Ja, dass uns die Leute unbedingt folgen sollen, wenn sie das noch nicht tun, auf diversen Kanälen. Da können wir noch ein bisschen was gebrauchen. Auf Twitter, da sind schon viele dabei, habe ich gesehen. ESC Green Room. Mit ohne Unterstrich, ne? Als in einem. Ja, alles in einem. Du weißt es, weil du bist der Macher. Du hast das Ding aufgebaut mit deinen eigenen Händen. Und wir sind aber auch bei Facebook und Instagram und würden uns da noch über ein paar Fans, Follower, wie auch immer freuen und schauen, dass wir da auch noch ein bisschen an unserem Content schrauben. Ja, das haben wir auch schon so ein bisschen mehr gemacht jetzt in der letzten Zeit. Auch mal mit so ein paar Postings und so weiter rund um die ESC-Welt. Und und wie gesagt, am besten auf die Seite ESC Green Room geben, da steht auch alles, da findet ihr auch unter dem Schaltknopf About auch nochmal alles über Sonja und mich. Da sind dann auch nochmal die einzelnen Kontaktdaten, auch von Sonja, wo sie bei Twitter zu finden ist, bei Instagram, was sie sonst noch so macht. Und und wir sind auch bei, jetzt heißt es ja Apple Podcast, heißt ja gar nicht mehr iTunes. Da würden wir uns natürlich auch über Sterne freuen, wenn ihr uns da auch vielleicht einen wohlwollenden Kommentar hinterlassen wollt. Dann würde uns das auch sehr, sehr freuen. Und ansonsten, wir haben auch noch so eine Schaltfläche auf unserer Seite, Kanäle. Wir sind noch bei Spotify und Deezer und so weiter. Also wenn ihr das so mit Podcatchern nicht so habt, dann findet ihr uns auch auf diesen einzelnen Kanälen. Also man kann uns eigentlich gar nicht mehr so verfehlen. Ihr findet uns allemal. Das ist eine Drohung, Leute. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir den Sack zu und bedanken uns fürs Zuhören. Und wir schauen uns jetzt mal an, was da so bei der digitalen Woche jetzt losgeht, jetzt am Wochenende. Und dann werden wir nächstes Mal da auch wieder von berichten. Und dann wissen wir bestimmt auch schon, wie es mit dem deutschen Vorentscheid irgendwie weitergeht. Oh, ganz bestimmt. Ja, dann sage ich tschüss, wünsche euch einen guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr uns hört. Tschüss.